Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Moin. Komm später dazu. Was geht denn hier gerade ab? Krähennest? Keine Ahnung. Ich bin auch gerade erst an den Rechner gekommen. Okay. Ich muss mal oben fragen. Achim? Ja? Ich kann dir das eben sagen. Ich habe Hall. Ich habe ja auf zwei Kanälen gehört. Ihr wollt wissen, was da oben los ist. Wir sprechen gerade über die Initiative, über die wir auch morgen die Diskussionsrunde untermachen. Und wir haben uns rausgenommen, dass wir gesagt haben, wir treffen uns um 9 Uhr, weil es bei Kaino dann gepasst hat. Ihr könnt also einfach anfangen und wir kommen dann gleich dazu, wenn wir fertig sind. Ja, ich bin auch gerade erst reingekommen und ich hatte eigentlich angenommen, der Uwe wäre schon da, aber irgendwie der ist der auch da. Der hat dann gesagt, wir verschieben nach hinten auch um eine halbe Stunde. Weil du nicht da bist. Okay. Ich gehe mal wieder hoch. Danke dir. Namen zusammen. Schon angefangen? Nee, ich bin auch eben erst reingekommen. Ich hatte Uwe gesagt, dass ich später komme, aber ich habe gehört, habt euch vertagt irgendwie ein bisschen nach hinten. Wir sind doch im Prinzip durch. Wir haben nur ganz kurz ein bisschen gesprochen und sind uns eigentlich relativ weitgehend einig. Worüber? Über die Transparenzinitiative im Liquid. Ihr seid oben im Krähennest seid ihr durch. Sind wir gerade gewesen, ja. Ich dachte gerade schon, ihr habt das komplette Protokoll durchgearbeitet. Ja, sicher, klar. Du kannst jetzt wieder schlafen, ja. Okay. Gut, ich kann mal was trinken. Achim, ihr seid übrigens schuld, ne? Was? Ihr seid übrigens schuld. Wo dran? Ja, ich bin gerade in DVD-3 von Boston Legal. Ah, taucht, ne? Rockt. Man kann auch sagen, voll der Hammer, oder? Ja, ist schon ziemlich geil. Ich sehe schon, das muss ich mir auch mal illegalerweise aus dem Internet raubkopieren. Das hat hier niemand gehört, da antwortet auch keiner drauf. Guten Abend zusammen. Ich war gerade noch unten kurz bei der Vorstandssitzung, die sprechen noch über Hallen und Aufstellungsversammlung Anfang nächsten Jahres. Hörte man so und Sachen. Welche Halle wird's? Ach, weiß ich nicht, aber man hört so Sachen wie Pulheim und Meinerzhagen, Shuttlebusse, weil es irgendwo so weit weg von irgendwas ist. Ohne Internet und dafür irgendwie aber alle Kandidatenprofile vor Ort und was auch immer. Aber ich glaube, das ist alles noch irgendwo so in der theoretischen Vorphase, dass man da sich eigentlich jetzt gar keine Gedanken drum machen sollte. Achim ist auch da, habe ich gehört, ne? Ja. Nachdem ich jetzt gerade einmal das volle Haushaltsprogramm durchgehabt habe. Okay. So, was mit den anderen? Naja, ich denke, es sind einige noch unten irgendwo bei dieser Vorstandssitzung. Tobi sehe ich, ist stumm, aber wieder da auf dem anderen Kanal, glaube ich. Ich melde mich auch mal kurz in der Halbzeitpause. Wie steht's denn? Frag besser nicht. Wer spielt denn? Die Hauptstadt des deutschen Auslandes gegen irgendeine weißrussische Mannschaft. Ja und? Ach, die führen gegen München sogar? Mhm. Das ist aber nicht schön. Mhm. Ach, aber ich sehe hier gerade 1-0. Das zählt ja nicht bis jetzt. Eine Halbzeit. Aber wer weiß. Gleich fangen sie an, noch Fußball zu spielen. Das geht doch bisher immer so. Ja, Frage ist, wollen wir jetzt anfangen irgendwann, oder? Ja. Wir sind schon 40 Minuten drüber, oder sehe ich das falsch? Ja, sag an, Chef. Wir hatten 20 Minuten, eine halbe Stunde verschoben, weil Achim ein bisschen später kam und da war ich eben kurz drin um 9 und hatte mit denen, die da auch da waren, das quasi ausgemacht und der Tobi wollte eh unten noch irgendwie wo was aufnehmen mit dem Radberg, glaube ich, oder sowas. Sind wir fünf Leute? Ja. Tragt euch mal eben in der Liste ordentlich ein, im Pad. Namen zusammen. Hallo Patrick. Hi. Ich sag auch mal hallo, guten Abend. Hallo Susanne. Hi Susanne. Hi. Ja, da würde ich sagen, fangen wir an, oder? Weil jetzt irgendwie auf das Ende der Vorstandssitzung zu warten, ist ja auch nicht besonders sinnvoll. Ja, denke ich auch. Obligatorische Frage. Wer macht Sitzungsleitung, wer macht Protokoll? Also ich habe einen ziemlich rauen Hals, wird aber dann gegebenenfalls auch mitschreiben im Protokoll. Okay, da sich sonst meldet, dann wie gehabt, dann mache ich Leitung und Uwe schreibt und alle anderen, die Zeit und Lust haben, schreiben mit. Gut, nochmal die Bitte, tragt euch anwesend ein. Ich weiß jetzt nicht, wer alles entschuldigt ist, fehlt. Da habe ich ein bisschen den Überblick heute verloren. Ansonsten erster Punkt, Tagesordnung. Gibt es da Ergänzungen, Einwände, Fragen? Sollen wir, es ist jetzt schon wieder relativ spät und der Alexander ist noch unten in der Vorstandssitzung und ich weiß nicht, wie schnell er hinterher weg will oder was er überhaupt an Zeit hat. Ich würde vorschlagen, den Puto-Kalender vielleicht kurz drüber sprechen, was ich letztes Mal angeregt hatte. Aber dann sehe ich einfach zu, dass ich ihn im Laufe der Woche mal erstmal persönlich ans Rohr kriege und dass wir das mal zu zweit durchsprechen. Ja. Wenn wir über die Fraktionen sprechen wollen und ihr Wert darauf legt, dass ich dabei bin, dann würde ich euch bitten, das gegebenenfalls vorzuziehen, weil ich werde nicht allzu lange, allzu alt werden. Also ich habe zwei Punkte aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob die anderen irgendwas einfügen wollen. Das ist aber eher informierende, oder hat eher informierenden Charakter. Das war einmal das Konzept vom Ingo, beziehungsweise vom Presseteam der Fraktion. Der Uwe war ja dann heute doch da. Dass das ganz kurz vorgestellt wird in 5 Minuten. Ich meine, wenn du dann da bist und vielleicht noch die eine oder andere Frage beantworten kannst, wäre das schon okay. Und dann kurzer Hinweis auf diese Transparenzkonferenz morgen. Ansonsten ist jetzt hier nichts, was den Vizepräsidenten des Landtags betrifft. Ja, das ist toll. Also ich bin auch ein Halbstündchen oder sowas, bin ich auf jeden Fall hier, aber wie gesagt, nicht allzu lange danach. Also das könnten wir von mir aus auch gerne vorziehen, unten aus dem Sonstiges. Und dann vielleicht findet sich dann der ein oder andere auch noch hier ein. Und wir erzählen mal kurz aus dieser Präsentation, wie das war heute. Ja, dann, also wenn keine Einwände da sind, dann schlage ich vor, ziehen wir das Ding vor. Ist okay. Also ich habe es heute auch über den Stream verfolgt. Es war sehr interessant, aber soll der Uwe mal erzählen, der war vor Ort. Ja, wir sind jetzt gesprungen über die Genehmigung des Protokolls. Ich glaube, das ist noch nicht auf der Seite verlinkt gewesen eben. Ich habe es heute Vormittag oder so, habe ich es eingepflegt. Ah, alles klar, okay, dann war das von gestern noch. Sonst hätte ich es mir nochmal notiert hier. Dann würde ich einfach kurz mal loslegen. Das war relativ kurzfristig. Ich hatte aber, da ich ja hier in Düsseldorf vor Ort bin, die Möglichkeit, da euch zu besuchen. Also euch heißt jetzt in dem Fall den Daniel und die Fraktion. Und dann wurde so gegen, ich glaube, 11.45 Uhr oder sowas, stellte der Ingo halt mit den beiden anderen Teilzeit-Leuten aus der Pressestelle, dem Jens und der Simone, dann ein, ich sag mal so 30-seitiges Konzept vor. Das ist hier im Pad jetzt auch verlinkt unter in der Zeile 71. Da ging es erstmal darum, ich sag mal, so ein kurzes Resümee zu ziehen über das, was bisher gelaufen ist, wie viele Pressemitteilungen rausgegeben worden sind. Er hat das mal so ein bisschen verglichen mit den anderen Fraktionen und ist dann aber recht schnell in, eigene und neue Ideen reingegangen, die er gerne einführen und einbringen möchte. Ich glaube, da macht es Sinn, wenn wir jetzt da nicht durch alles einzeln durchgehen wollen, mal zu springen auf Seite 19, falls jemand dieses PDF sich geöffnet hat. Denn da sind quasi zusammengefasst die Sachen, die jetzt eigentlich vorhaben und vorgestellt haben, als Zusammenfassung der Kommunikationstools mit den Sachen, die halt bis jetzt schon gemacht wurden. Und das, was geplant ist, also zusätzlich geplant ist, sie wollen eine Bürgersprechstunde machen, sogenannte Vodcasts als Piratenclip machen, zweiwöchentliche Mumble-Sitzungen, Erklärstücke, öffentliche Sitzungen, dann auch mit anderen als jetzt Protokollen. Das finde ich extrem wichtig, denn man kann mal auch oben hier in Zeile 71 in unserem Pad reinklicken, sich das Protokoll von heute anschauen. Das ist leider in diesem Punkt 16, der ja immerhin fast 2 Stunden gedauert hat, eigentlich überhaupt nicht ersichtlich, was da heute passiert ist und dass da heute eigentlich eine große Sache vorgestellt worden ist, die dann später auch auch noch eine Zeit lang diskutiert wurde. Da habe ich übrigens, sorry, wenn ich dich einmal kurz unterbreche, an Daniel, eine kleine Bitte, vielleicht guckt ihr mal, dass die Protokolle, ihr habt es ja auf der Liste schon mal geschrieben, etwas aussagekräftiger werden. Ich hatte nämlich heute Morgen, da habe ich mir das kurz durchgelesen, weil Ingo hatte mich gestern angerufen, ob ich heute könnte. Dann gucke ich und dann hatte ich das Gefühl, das steht da gar nicht drauf. Also das, die Vorstellung des Konzepts in dem Protokoll. Das war dann irgendwie so versteckt, dass das also wirklich schwer zu finden war. Ja, also du hast absolut recht, wenngleich die Protokolle schon zumindest ein bisschen besser geworden sind, aber längst nicht so sind, wie ich mir das selber auch vorstelle. Es wird in den nächsten Tagen einen Antrag geben an die Fraktion. Das ist mit dem Vorstand soweit besprochen, dass wir noch jemanden einstellen werden, der sich unter anderem genau darum kümmert, also der sich um Streaming und Protokoll letzten Endes in der Fraktion dann kümmern wird. Ja, dann springe ich weiter mal hier in den Punkten. Also es geht dann Richtung Blog-Einträge. Das Krähennest ist eingebunden, soll regelmäßig weiter eingebunden werden. Hier drin sind Pressekonferenzen, die auch jetzt schon gemacht wurden, Hintergrundgespräche, Interview-Management. Ja, und dann gibt es ein Tagebuch der Pressestelle, ist im Pad. Das ist, glaube ich, aber von euch aus eher nur intern zu erreichen, so wie ich das verstanden habe. Und ja. Dann geht es dann in dem zweiten Teil hier dieser Präsentation weiter in Richtung, inhaltlich und Art dann der Arbeit. Bisher wurden halt hauptsächlich reagierende Statements gemacht und aktiv, eigentlich nur so ein Drittel der Pressemitteilungen waren quasi aktiv eigene Sachen. Hat er vorgetragen, dass man also auf keinen Fall immer selber eine PM machen muss. Eine PM ist auch gegebenenfalls halt nicht das richtige Mittel, weil es halt schon auch eher ein, in Anführungsstrichen, altes Mittel der Kommunikation ist. Und hat dann eigentlich auch Sachen vorgestellt, ja, die jetzt nicht ursprünglich in diesem Bereich Presse reinfallen, sondern halt auch eher in Richtung halt anderer Kommunikationsmöglichkeiten, dann halt auch Richtung auch die Basis und irgendwie die Partei. Zentral dann war, dass er vorgeschlagen hat, sich zu begrenzen in den Inhalten im Vorfeld und zu sagen, wir können hier nicht zu jedes Thema aufgreifen, sondern wir müssen uns auch irgendwo versuchen, ein bisschen zu positionieren, dass Dinge auch nach außen, auch der Presse dann irgendwo klar wird und diese Sachen dann in, ich sag mal so 80%, 90% der gesamten Kommunikation ausmachend versuchen, wie gesagt, in ein bisschen einzugrenzen. Moment, so. Und und dann halt zum Ende hin ein paar Empfehlungen auch gegeben, wie könnte das Ganze aussehen, wie kann das intern auch so laufen, dass so eine PM abgesegnet wird. Sollen alle Leute vorher informiert werden, haben die kurzfristig Zeit, es ist auch wichtig, irgendwo kurzfristig vielleicht was machen zu können. Da gab es dann den Vorschlag zu sagen, man schickt per E-Mail gegebenenfalls halt vor allen Dingen auch per SMS an alle Leute raus, Achtung, hier ist eine PM. Und seine Idee war, das dann auch an uns zu schicken, dass wir auch als Landesverband wissen, aha, da könnte was kommen. Und dann können halt die MDLs sich das anschauen. Wie jetzt genau seine Regelungen aussahen in Richtung möglichen Vetos beziehungsweise der endgültigen Entscheidung, ob dann eine Sache rausgeschickt wird oder nicht, muss ich sagen, ist mir jetzt nicht ganz im Kopf hängen geblieben, aber ich denke, das wird auch noch weiterhin in der Diskussion bleiben. Zum Ende hin sollte nämlich dann, oder da kam dann die Überlegung, kann man das jetzt abstimmen? Es ging in die Diskussion dann rein, denn der ein oder andere fand also sowohl diese Eingrenzung, glaube ich, recht schlecht auf Themen. Der Olli zum Beispiel machte den Einwand, dass gerade halt das sogenannte, wie er es genannt hat, Agenda-Surfing, sprich das kurzfristige Reagieren und Aufspringen auf Themen, gegebenenfalls viel mehr Presse Aufmerksamkeit bringt, als das Vorbereiten von eigenen Sachen. Und man da auch einen guten Indikator hätte, weil wenn man das noch nicht mal schafft, quasi auf Themen aufzuspringen, wie andere das tun, dann sei es auch ein Qualitätsmerkmal irgendwo für die eigene Sache. Joachim sagte, in manchen Bereichen wie Bildung zum Beispiel kann man gar nicht die Sachen so eingrenzen, denn er allein würde da jetzt schon 5, 6 verschiedene Themen im Kopf haben und das wäre schwer, die jetzt zusammenzufassen als ein Ding, was er dann quasi für die nächste Zeit versucht, irgendwo in die Kommunikation reinzubringen. Genauso auch, wo auch so ein bisschen Raunen durch den Raum ging, als es darum ging, soll auch da direkt der Landesverband oder gegebenenfalls die ÖA, also wir, informiert werden. denke, da hat auch der eine oder andere ein bisschen Angst, dass wir dann da auch noch irgendwie unseren Senf zugeben und hinterher Sachen vielleicht da auch irgendwo totdiskutiert werden. Jedenfalls wurde da heute jetzt nichts abgestimmt durch die Fraktion, sondern das wird, so wie ich es verstanden habe, vielleicht kann der Daniel es gleich nochmal sagen, entweder per Umlaufbeschluss laufen oder vielleicht wird das halt doch nochmal ein nächstes Mal irgendwo alles andiskutiert oder ein bisschen noch tiefer reingegangen. Ich hatte dann die Möglichkeit netterweise auch kurz mal das von unserer Seite aus jetzt nicht groß zu analysieren, sondern erstmal einfach nur zu sagen, dass wir uns freuen darüber, dass da so ein umfangreiches Konzept vorgestellt wird und nochmal von unserer Seite auch darum gebeten, dass wir im Vorfeld auch kommunizieren, was wir natürlich, soweit wir es können und auch sicherlich der Ingo schon bisher auch getan haben. Und hatte auch kurz nochmal angedeutet, dass mir hier so ein bisschen gefehlt hat, sowas wie eine Analyse oder eine Erfolgskontrolle, die hier nirgendwo auftaucht, um mal vielleicht auch dann nach einer gewissen Zeit zu gucken, was hat uns denn, was irgendwie wie wo gebracht, dass man da noch Learnings draus hat und vielleicht so ein bisschen auch reingehen kann, so in gezielte Einzelevents mit Pressevertretern oder so. Das war aber nur so ein kurzer Vorschlag. Im Großen und Ganzen finde ich das super. Und ich denke mal, da gibt es jetzt zumindest etwas, wo auch wirklich anhand dessen die Fraktion, ja, ich will jetzt nicht sagen, sich aufreiben kann, aber zumindest was Konkretes hat, um da jetzt auch dann vielleicht was zu entscheiden oder halt dann gegebenenfalls an Stellen was zu entscheiden und um vielleicht das eine oder andere anders zu entscheiden. Ich weiß nicht, wie siehst du das, Daniel? Ja, zunächst hat es ja noch die Frage jetzt offen gelassen, wie die weitere Verfahrensweise ist. Also in der Tat ist es so, die Muni wird aus diesem bestehenden Konzept oder jetzt vorgestellten Konzept einen Umlaufbeschluss erstellen in den nächsten ein, zwei Tagen. Ja, dann wird sich erstmal zeigen, ob das jetzt so abgenickt wird, wie es jetzt da steht. Kritikpunkt hast du gerade angesprochen, Uwe, waren ja die dort in dem Konzept schon festgelegten Regeln, zum Beispiel was PM-Versand und so weiter, den entsprechenden Ablauf und so weiter angeht, Veto-Regel und. Das sind sicherlich Punkte, ja, ich habe es jetzt gerade schon mal in einer kleinen Runde gesagt, die ich etwas bedauerlich finde, dass wir die heute nicht mehr diskutieren konnten, weil das sind meines Erachtens nach tatsächlich Punkte, über die wir reden können. Also ab wie viel Zustimmung wird irgendeine PM dann tatsächlich zur Fraktions-PM und so weiter und so fort. Naja, wir werden jetzt erstmal über den bestehenden Vorschlag abstimmen. Ich habe Hoffnung, dass das eine Mehrheit findet. Das wäre jetzt zumindest meine Einschätzung und dass wir gegebenenfalls über diese Regeln, die da jetzt drinstehen, halt einfach mit der Zeit nochmal reden können. So wie du das gerade auch gesagt hast, dass man sich nach einiger Zeit anguckt, ist das eben von Erfolg gekrönt gewesen, was wir da jetzt machen, oder müssen wir an der einen oder anderen Stellschraube einfach nochmal drehen und ein bisschen was verändern. Und wie gesagt, ich hoffe, dass wir es damit durchkriegen. Ich habe das eben in der Fraktionssitzung auch gesagt. Wir würden damit unseren Presseleuten halt ein bisschen Sicherheit geben, wie halt die Verfahrensweise in diesen ganzen Dingen ist. Pressearbeit brauchen wir denen nicht zu erklären, aber die brauchen halt eben die Sicherheit, wie unsere Presse, die drei Presseleute reagieren oder agieren müssen. Ganz wichtig ist eben dabei, und das kommt an allen Stellen halt tatsächlich eben immer wieder, dass jeweils immer zu AGUA halt eben die Schnittstelle da sein muss und auch eben so entsprechend geplant ist. Und ja, ich habe es vorhin schon gesagt, dass ich finde das Konzept sehr gut, was der Ingo da gemacht hat. Wir haben in den letzten Tagen noch ja einzelne Detailverbesserungen da noch mit eingebracht. Also Ingo hat das so im Großen und Ganzen alleine erstellt. Und ich habe das dann Ende letzter Woche von ihm bekommen und ja, wie gesagt, in den letzten Tagen haben wir jetzt noch ein bisschen was angepasst. Aber ich glaube, man kann so damit ganz gut starten und hat eine verdammt gute Basis. Ich will noch ein paar Sachen ergänzen. Also worauf er ziemlich großen Wert gelegt hat, war, dass sich das Ganze also nicht konzentriert auf ausschließlich Pressemitteilungen, sondern dass er wirklich versucht, alle Kanäle, gerade die Kanäle, die Piratenwähler eher verwenden und in der Vergangenheit verwendet haben, zu benutzen. Also Podcasts, Vodcasts, Kurzzusammenfassungen auf Webseiten von Fraktionssitzungen, dann so kleine Erklärschnipsel nach Fraktionssitzungen und Plenumsveranstaltungen, so klassische drei Fragen, drei Antworten, Geschichten etc. Das hat mir sehr gut gefallen. Was ich ein bisschen schade fand, aber das hat wahrscheinlich das Problem wieder mit der mangelnden Zeit, dass da irgendwie nur noch eine Viertelstunde Zeit war zum Diskutieren und die Leute dann irgendwie um 13:30 oder viele wohl plötzlich dann auch den Raum verlassen haben. Diese Geschichte mit reagieren und agieren, also Agenda-Setting beziehungsweise auf bestehende Züge aufspringen. Der Typ, der neben Toso saß, ich hatte das gefragt, leider hat mir da keiner geantwortet. Wer war das? Weiß das jemand? Matthias Kollett. Der hat was sehr Schlaues gesagt. Der hat nämlich gesagt, als Opposition, gerade als kleine Opposition, hat man es halt sehr schwer. Und der hat auch recht damit, wenn er sagt, wenn man jetzt irgendwo ein Thema einfach zusätzlich auch noch kommentiert, da muss man das entweder wirklich extremst scharf kommentieren, und das ist ja was wir nicht wollen, oder man geht halt unter in diesem Strom der Oppositionskritik oder des Oppositionsknurrens. Und das ist auch wirklich so. Ich persönlich würde da grundsätzlich immer die Schiene fahren, mehr Klasse als Masse, also wirklich dann auf wenige Sachen konzentrieren. Und das war das Zweite, was mich ein bisschen gestört hat, dass der Joachim da sofort rausgehauen hat, ja, aber hier in Bildung, wir haben 5, 6 Themen. Hätte ich dabei gesessen, hätte ich gesagt, ja, aber wir haben auch 5 Jahre Zeit. Und wenn es sinnvoll ist, jetzt im Rahmen gerade von Agenda-Setting beispielsweise, aus einem bestimmten politischen Bereich, sei es jetzt aus einem Ausschuss oder sonst woher, etwas hervorzuheben, dann greift man sich halt genau eins und pusht das mal 2, 3 Monate und dann greift man sich das nächste. Ja, der Kommentar, ich gebe dir absolut recht, was Joachims Kommentar angeht. Ich fand das auch nicht gut. Es ging dabei übrigens noch nicht mal um Bildung, es ging nur um den Ausschnitt Hochschule. Ich würde ihm selbst zur Hochschule schon direkt 5, 6 Themen einfallen. Yep. So, dann, was mir auch etwas sauer aufgestoßen ist, das war, dass sich die Leute sofort auf diese Regel, wie PMs behandelt werden sollen, innerhalb der Fraktion gestürzt haben, weil der Ingo hat da eindeutig auch, zumindest in den Folien, vielleicht habe ich es ja sonst verpasst im Vortrag selbst, den Weg offen gelassen, dass jedes Fraktionsmitglied mit seinem eigenen Namen eine eigene PM schreiben kann, ohne Probleme. Und er hat halt nur darauf gedrängt, dass diese komische 6-Augen-Regel, die ihr wohl eingeführt hattet, die ja wohl etwas untergraben wurde, weil man sich dann einfach von 20 Leuten 3 gesucht hat, die sagen, ja, schick mal los, und dann ist das auf einmal eine Fraktions-PM, dass er darauf gedrängt hat, Achtung, da soll dann auf jeden Fall ein Ausschussmitglied mit drin sein und das soll eine Qualitätskontrolle durchlaufen. Und das ist eine Sache, die ich sehr, sehr, sehr begrüßen würde. Ich finde es nämlich ein bisschen, ich meine, auf der einen Seite kann man sich jetzt nicht einfach sagen, das ist toll, aber ich finde es ein bisschen bedenklich, dass man also in der Frequenz der PM-Veröffentlichungen mittlerweile den Standard aller anderen Parteien erreicht hat, sogar den einer großen Partei. Ja, ich stimme dir zu, was diesen PM-Versand und so weiter angeht. Ich finde, genau das ist eben tatsächlich ein Kernpunkt. Das waren Vorschläge, die von der Pressestelle kamen, beziehungsweise gerade speziell in dem Bereich habe ich in den letzten Tagen halt noch ein bisschen mit eingewirkt, dass wir da Vernünftiges hinkriegen. Ich finde diese Regelungen, die da jetzt vorgeschlagen wurden, eben auch nicht zu scharf. Die hätten sicherlich noch deutlich schärfer sein können. Ich bin eben da der Meinung, das ist eine gute Basis, mit der man arbeiten kann. Und das, was du gerade gesagt hast, jeder Abgeordnete bekommt die Möglichkeit, auch eigene persönliche PMs zu erstellen. Und ich weiß nicht, ich glaube, das ist gar nicht so richtig verstanden worden. Aber du erinnerst dich ja schon, dass wir diese Diskussion von Anfang an haben. Und du erinnerst dich auch an die letzte Sitzung, als ich dann jemandem sagte, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten, weil nämlich da eigentlich genau das Konträre gefordert wurde, nämlich mehr PMs zu schreiben, was ich für vollkommen absurd halte. Ja, klar. Also wir werden, der Ingo hat es ja irgendwo in irgendeiner Folie auch aufbereitet. Wir sind da die drittstärkste Fraktion sozusagen, was die Anzahl der Pressemitteilungen angeht. Und ja, ich finde das halt jetzt eben kein Qualitätsmerkmal. Also ich habe die Liste da auch gesehen. Ich denke mal, das hat schon auch was damit zu tun, dass es Oppositions- und Koalitionsparteien gibt. Die Regierungsparteien machen das weniger. Das halte ich auch für relativ verständlich. Aber es stimmt, wir sind ein bisschen arg nah dran, finde ich. Aber die Ministerien nicht drin, darfst du nicht vergessen. Also die nur die Parteien, ne? Aber die Regierungsfraktionen, die haben ja nochmal Ministerien, die Ministerien machen nochmal extra Presse. Ja, das ist richtig. Da läuft dann deutlich mehr. Also wenn du die Ministerien komplett mit einbeziehst, wirst du da insgesamt die größten Zahlen wahrscheinlich rauskriegen. Aber an der Stelle, ich finde halt eben wichtig, also ich bekomme zum Beispiel die Pressemitteilung der CDU-Fraktion. von den, ich weiß jetzt, ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, ich meine irgendwie 44 oder sowas in dem Zeitraum hätte die CDU rausgegeben. Sagen wir mal grob geschätzt, 43 davon sind wirklich reines Gebäsche und wirklich 100% lupenreines Gebäsche. Ja, und hat ja auch mal, der Ingo hat ja auch sehr schön dargestellt, 71% sind reagierende PMs und damit auch oft Gebäsche. Also das sind eigentlich so die PMs, wo ich sagen würde, können wir uns eigentlich insgesamt sparen. Jo. Zum größten Teil. Also was ich halt, ich hoffe, ich spreche jetzt auch für die anderen in der ÖA, wirklich begrüßen würde, wäre, wenn man in irgendeiner Form ich sage jetzt mal nicht in die Gestaltung, aber in dem Moment, wo also aus einer Idee eine PM wird und sei es nur eben kurz über einen Tweet oder über einen Padlink oder so eingebunden wird, ich glaube, hier wird keiner, also zumindest nicht aus dem Presseteam, hingehen und jede zweite PM zerrupfen wollen. Also genau das war ja... Ja, mach erst. Es war ja im Konzept auch vorhanden, PMs werden in Pads geschrieben. Das war irgendwas, was ich mal relativ am Anfang moniert habe, weil jemand dann zu mir mit einem Zettel kam und mich dann irgendwie auf dem Zettel mit dem Kuli rumschreiben ließ. Das fand ich ziemlich absurd. Und ich nehme mal an, dass im Zuge dessen auch, sag ich mal, ein Pressebereich eingerichtet werden wird, wo ihr dann auch Zugriff drauf haben werdet. Also das würde ich einfach so machen dann. Das halte ich jetzt auch nicht für einen Beinbruch. Also das ist eben auch ein Punkt, auf den ich mit eingewirkt habe, dass es natürlich im Pad stattfinden wird. Und es soll eben die AGÖA sehr früh darin einbezogen werden. Wir haben jetzt nicht genau gesagt, ob jetzt direkt quasi mit dem Padlink, ich sag mal, der Achim angerufen werden muss oder der Uwe. Aber es wird halt in einem sehr frühen Status, in einem sehr frühen Stadium kommt ihr in Anführungszeichen damit rein. Und ich glaube, das ist das, was wir alle wollen. Frage an die Runde. Habt ihr jetzt Fragen dazu? Weil das Wichtigste für uns ist ja jetzt wirklich dann, in welcher Form der Landesverband bzw. unsere Öffentlichkeitsarbeit davon profitieren könnte. Ich denke, das haben wir angesprochen. Aber wenn jetzt noch Fragen sind, schieß los. Meine Frage wäre die Zeitschiene. Habt ihr da schon eine Vorstellung? Ich verstehe jetzt die Frage nicht. Und die Frage ist ganz einfach. Der Wunsch ist geäußert, wie das sein soll. Und hast du ein Gefühl dafür, wie die Gesamtfraktion entscheidet, wie lange das dauern wird, bis wir da einen Schritt weiter sind und zum Beispiel bei den PMs früher mit einbezogen werden? Also Gefühl, das kommt jetzt natürlich drauf an. Nicht einklagbar. Ich gehe davon aus, dass der Umlaufbeschluss von Moni vermutlich Freitag oder sowas auf die Liste gehen wird. Formell von der Satzung her müsste sie den Umlaufbeschluss dann befristen auf spätestens Dienstag 10 Uhr, also vor Beginn der nächsten Fraktionssitzung. Das heißt, bis dahin haben wir aus dem Umlaufbeschluss eine entsprechende Entscheidung. Und ich habe ja eben schon gesagt, ich bin gerecht guter Dinge, dass wir auch mit einem Umlaufbeschluss die erforderlichen 11 Stimmen hinbekommen. Glaubst du, dass das quasi so als ein Ding eingestellt wird? Oder ist das so, dass, ich sag mal, das so als zwei, drei Häppchen eingestellt wird? Man sagt, okay, das wollen wir auf alle Fälle machen, aber das andere mit dem, wie viele Leute brauchen wir, um es als offizielle Fraktions-PM rauszugeben, das lassen wir mal noch offen oder so? Also der erste Versuch wird jetzt das komplette Ding sein. Okay. Aber die Frage ist natürlich berechtigt. Wenn wir eben jetzt nicht die 11 damit zusammenkriegen, dann wird danach sicherlich eben gerupft und gepflückt werden. Und dann muss man natürlich gucken, was am Ende wirklich dabei rauskommt. Okay, weitere Fragen? Ja, wo ist meiner Zagen? Richtung Sauerland, A45. Da hat vor kurzem ja eine Diskussion stattgefunden zum Thema Kreisverband oder Piratenbüro, und da waren immerhin auch gute 50 Piraten aus ganz NRW da, davon ca. 25, 30, die nicht da aus der Region kamen, und die Halle machte wirklich einen sehr guten Eindruck, war da jetzt kleiner, aber die komplette Wand, die als Rückwand war, die kann runter oder zur Seite gefahren werden, und dann ist dieser Saal wirklich sehr vernünftig. Und bis auf das mal über die A45 gegebenenfalls bei schlechtem Wetter dann natürlich eine etwas mühselige Anfahrt mit dem Auto hat, denke ich, kann man das ja schon machen. Ist das die Entscheidung gewesen gerade, oder? Ja. Ja. Okay, lass uns weiter im Text machen, das können wir ja nachher noch besprechen. Ah, ich wollte gerade sagen, wie schön ich das finde. Das ist nämlich für mich um die Ecke. So, Können wir einen Haken hinter das Thema erstmal machen? Also lass uns dann die Abstimmung abwarten. Ich harre der Dinge, die da kommen. Ich finde das einen richtigen Weg. Das Ding ist von Ingo gut. Und jetzt mal bin ich mal gespannt, wie so die 20 Piraten reagieren. So, nächstes Thema. Transparenzkonferenz im Krähennest ist morgen Abend. Anlass ist ja auch das, was letzte Woche Dienstag diskutiert wurde bei uns, nämlich die Geschichte mit dem Änderungsantrag, dem kopierten von der SPD, in einer nicht öffentlichen oder im nicht öffentlichen Teil der Sitzung. Der Tobi hat das organisiert. Vielleicht erzählst du einfach mal ein bisschen was dazu. Ja, ich muss das ein bisschen korrigieren. An diesem Abend geht es nicht um den Antrag an sich, sondern um die Forderung. Das bedeutet, an diesem Abend soll diskutiert werden, zusammen mit Fraktionsmitgliedern. Es sind alle eingeladen, die Fraktionsmitglied sind oder Piraten sind oder zuhören möchten, sich daran zu beteiligen und zu überlegen, welche Transparenzform wünscht sich die Basis. Mit dem Ziel, dass bei einer Zusammenarbeit, bei einer Entwicklung eines gemeinsamen Konzeptes schlussendlich diese Streitpunkte, die ja letzte Woche zu dem Gate geführt haben, sich erledigen. Ich bin da recht zuversichtlich, sogar Aphelia will mir noch zum Thema Transparenz noch was zukommen lassen, was sie sich überlegt. Sie hat morgen Abend leider keine Zeit, aber ist auch nicht das Wichtigste, denn es sind ja auch, ich bin sehr sicher, dass mindestens 7-8 Abgeordnete morgen Abend dabei sind und dass wir nicht diese Situation haben, hier Basis gegen Fraktion und die Basis stimmt jetzt ab und fordert irgendetwas, wo die Fraktion dann dagegen ist. Also keine Kampfabstimmung, sondern konstruktive Zusammenarbeit, das ist Ziel des Abends. Und da geht es in erster Linie um Transparenz, nicht um das Nichtraucherschutzgesetz. Ja, ich finde das alles super, Tobi, das weißt du. Ich weiß nur selber nicht, ob ich es schaffe morgen. Ich bin morgen in Warendorf auf dieser wundervollen Hengstparade. Ich habe keine Ahnung, wie lange der Spaß da geht. Gut. Wenn ich es schaffe, bin ich da. 6 Abgeordnete und ich hasse ab jetzt den Daniel. Das ist okay. Danny Crane, Entschuldigung. Irgendwann muss das mal einer mit Danny Crane erklären. Ich habe das noch nicht ganz verstanden. Sag mal eben, wie viel Uhr das jetzt anfängt. 20:30 Uhr. Okay, wer wird von der ÖA da sein? Ich. Ich auch. Also ich werde es versuchen, ich werde es aber halb neun werde ich nicht schaffen, also frühestens 9 Uhr. Ich habe nur gerade einen Mund voll, ich glaube ich auch, ja. Wie hast du dir das vorgestellt? Moderierst du dann oder? Ja, ich hatte mir überlegt, dass ich das gerne moderieren würde. Ich habe von einem Parteimitglied die Kritik bekommen, dass ich da befangen sein könnte. Vielleicht da mal ein Feedback hier, ich fühle mich da nicht befangen. Es wird so sein, also ich gehe auch mal fest davon aus, dass es nicht nötig sein wird, irgendwie, ich glaube nicht, dass es da zu einem Knall kommen wird oder so. Es wird eine Rednerliste geben aus dem Krähennest-Team. Ich weiß gar nicht, wer von beiden, aber das ist, glaube ich, mittlerweile geklärt, wird jemand eine Rednerliste führen, weil ich davon ausgehe, dass auch wirklich einige Leute da sein werden. Und ja, wenn jetzt nicht noch 20 Leute sagen, nee, Tobi, solltest das nicht moderieren, dann werde ich das machen. Also befangen ist da jeder in der Sache oder so ziemlich jeder, denke ich. Ja. Also ich wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht, dass du das machst. Hast du irgendwie auch schon so einen Fragenkatalog oder Punktekatalog, Agenda oder ähnliches vorbereitet? Nein, ich habe keine Agenda vorbereitet. Ich habe eine Vorstellung, was die Kerne sein sollten, möchte das aber trotzdem, meine Vorstellung ist ja nicht Maßstab der Dinge, sondern Maßstab der Dinge ist ja das, was die Leute einwerfen und wissen wollen. Ich sehe meine Aufgabe da, darauf zu achten, dass nicht über den letzten Dienstag diskutiert wird, dass es kein Fraktionsgebäsche gibt und dass die Kernthemen Transparenz, um die es gehen sollen, Diskussionsthema bleiben. Also ich will jetzt nicht in die Details gehen. Ich habe Vorstellungen, 3 Basisthemen an Transparenz, die man einfach vorstellen muss. Und da muss es dann hingehen, dass man so gemeinsam entscheidet, was wollen wir denn eigentlich haben. Und auf der anderen Seite haben wir ja die Sache, die Radbett angeleiert hat, nämlich die Initiative 152, die man auch mit einwerfen wird. Das ist ja auch schon ein Stück Agenda. Muss man da ein bisschen schauen, wie es läuft. Soll ja auch ein bisschen offen sein. Wird da irgendeiner ein bisschen so stichpunktartig protokollieren? Für die Leute, die jetzt nicht von Anfang an dabei sind? Achim, wir sind vom Krähennest, wir zeichnen auf. Ich weiß, das Problem ist nur, wenn dann einer um 9 oder 9:30 reinkommt, völlig egal, ob es jetzt ein Mitglied des Landtags ist oder ob es nur in Anführungszeichen Basispirat ist. Ich kümmere mich darum, dass wir jemanden finden, der dann auch mit aufzeichnet. Wir haben ja jemanden, der auch da so ein bisschen auf die Rednerliste achtet, dass die Reihenfolge eingehalten wird. Und dann werden wir auch bestimmt jemanden finden, der protokolliert. Ja, ich mach das. Dann rede ich auch nicht so viel Scheiße. Das möchte ich gerne protokolliert haben jetzt. Ich wollte gerade sagen, also, bist du sicher, du protokollierst ziemlich oft? Wenn du protokollierst, werde ich reden. Willst du das sicher? Ja, das finde ich gut. Gut, ja, gibt es zu der Veranstaltung noch Fragen? Ja, ich habe noch eine Frage zu eben, weil wir gerade bei Protokolle sind. Kann man sich eigentlich diese Fraktionssitzung nochmal irgendwo angucken oder sind die nach dem Streamen weg für immer? Wenn die keine aufgezeichnet hat, sind die derzeit anscheinend weg? Okay, ja, ich habe nach sowas auch schon mal gefragt und eigentlich war da die Antwort, die gibt's irgendwo als Aufzeichnung, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja, die Antwort habe ich auch bekommen, ich habe nie was gefunden und ich habe auch schon die Antwort bekommen, ja, das soll mal so sein und ja, ich habe dann irgendwann aufgegeben zu fragen oder zu suchen. Aber vielleicht bin ich auch doof und habe es nicht gefunden, kann auch sein. Nee, soweit ich weiß, gibt es das Zeug tatsächlich, es ist halt nur nicht... ja, irgendwie bereitgestellt, weil Piratenstreaming das erstmal so nicht vorsieht. Und was aber Fakt ist, ist einfach die Tatsache, dass wir das, egal wie die Lösung am Ende auch aussehen wird, auf jeden Fall werden archivieren wollen im Nachhinein. Also alles, was wir da so machen. Aber ich glaube, meine Ansgar hätte mir gesagt, das Zeug ist erstmal nicht gelöscht, sondern es liegt einfach auf dem Server, ist aber irgendwie nicht verfügbar zur Verfügung gestellt. Also, damit möchte ich dem Ansgar jetzt keinen Vorwurf machen, aber ich habe ja vor 2 oder 3 Wochen massive Bemühungen da reingesteckt, um aus einer Fraktionssitzung am Ende auch ein MP3 zu ziehen und das wiederum online zu stellen. Und es gab da ja Twitter-Austausch, E-Mail-Austausch, alles Mögliche und am Ende war null. Das ist so mein Stand. Ja, glaube ich dir, nehme ich auch so hin, kann ich auch nur so hinnehmen, weil ich weiß, dass du recht hast. Das würde ich aber tatsächlich nicht auf mangelnden Willen zurückführen, zumindest nicht auf mangelnden Willen der Leute, die sich damit beschäftigen, sondern einfach darauf, dass die technischen Begebenheiten noch bei weitem nicht so sind, wie sie sein sollten. Das sind einfach technische Probleme, an denen wir da arbeiten. Und Es war jetzt auch einfach nur Feststellung, so ist es gewesen. Ich habe die Hoffnung auch nicht aufgegeben, dass wir das vielleicht noch in diesem Jahr hinkriegen, das wäre eine klasse Sache. Wobei aber Piratenstreaming ja über Piratorama auch solche Aufzeichnungen zur Verfügung stellt. Da sind natürlich die Fraktionssitzungen nicht dabei, aber es sollte dann irgendwo dann irgendwann mal auch als Archiv zugreifbar sein für Basispiraten oder wen auch immer. Okay, dann kurz von meiner Seite auch nochmal der ausdrückliche Wunsch, dass das schön wäre, wenn die Sachen dann verfügbar wären. Weiß nicht, ob es geht. Also es geht definitiv. Und es wird definitiv auch gemacht. Da gibt es auch überhaupt keine Diskussionen darüber, ob das gemacht wird. Nee, das ist überall im Plan, dass das gemacht werden soll. Wie gesagt, es sind nur technische Probleme, die es momentan noch verhindern, weil halt die Technik noch längst nicht da ist, wo sie hin muss und wir auch noch gar nicht die Technik haben, mit der wir eigentlich übertragen wollen. Also, um das mal, da muss ich es jetzt mal eben kurz sagen. Also, ein richtig gutes Aufzeichnungsgerät kostet 200 Euro. Und das irgendwo an eine Chinchbuchse anzuschließen, das ist eigentlich unabhängig von der ganzen Technik nicht so ein großes Problem. Nur als Anregung, könnte man vielleicht machen. Das ist geplant. Ja, der Ansgar hat zwischenzeitlich das Gerät von der Technik gehabt, vom Landesverband, um das zu probieren. Das funktioniert. Man muss es tatsächlich nur kaufen. Achim, mach weiter. Okay, die Fraktion hat ja 5 Jahre Zeit. So. Fragen noch zur Konferenz zu morgen. Gut, dann nächstes Thema offene Aufgaben. PM bzw. Orga Eubicon am vergangenen Wochenende. Ich war jetzt nicht vor Ort. Vielleicht erzählt der Uwe, der war da. Ich habe nur 2 Berichte gesehen. Ein Zeitartikel, der war grottenscheiße. Und ein FAZ-Artikel, der war ziemlich positiv. So ist es auch. Es gab einen Bericht darüber, auch noch im WDR. Ich habe Link irgendwo leider noch nicht reinkopiert. Kann ich mal nachtragen gleich. Wo auch ein bisschen nett berichtet wurde eigentlich. Das war aber, glaube ich, lokales Fenster nur dort oder so. Es waren auch, glaube ich, knapp über 100 Leute da, auch aus ganz Deutschland, ein paar auch aus dem Ausland noch. Themen halt Europa und Wirtschaft. Der Presseecho sehr gering, waren auch nur 4, 5 Leute überhaupt von der Presse anwesend. Zum Teil haben die das uns im Vorfeld auch schon angekündigt. Es sei jetzt auch nicht mehr so das spannende Ding. Piraten haben jetzt halt schon mal auch an Themen gearbeitet. Und spannend wird es erst, wenn es verabschiedet wird, wieder in Bochum dann. Gleichzeitig war ja am Wochenende auch noch Kanzlerkandidatur, ja, Bekanntgabe von Steinbrück. Und der war dann halt in Münster auf dem LPT der SPD. Also war für uns auch jetzt nicht so viel Blumentopf da zu gewinnen, offensichtlich. Ja, vielleicht noch zu erwähnen wäre, es gab auch eine vorbereitete Abschluss-PM, die auf Bundesebene sehr stark diskutiert wurde und wir als NRW auch nicht rausgeschickt haben. Ich habe gewartet, bis die quasi auf Bundesebene rausgehen konnte oder nicht. Und dann hätten wir uns da dran gehangen. Allerdings im Vorfeld hatte ich schon gesagt, nicht mit einem bestimmten Zitat, was da drin ist. In dem Zitat ging es um den Fakt, dass die Piratenpartei als wirtschaftliches Ziel Vollbeschäftigung und Wirtschaftswachstum ablehne. Das sei Tenor gewesen von einer der Hauptveranstaltungen. Und da habe ich gesagt, dafür haben wir zu wenig irgendwo bei uns bisher in dem Programm stehen, als dass wir das als Fakt darstellen können. Es wurde dann ein bisschen abgeschwächt. Ich hätte es auch in nochmal abgeschwächterer Form hinterher dann mit Laura abgesprochen, auch nochmal über NRW rausschicken können. Dann haben die es aber doch irgendwie geschafft, über den Bund das rauszugeben. Und damit war im Prinzip auch gut. Vielleicht wird da allerdings auch nochmal was nachkommen, denn da haben sich auch Leute stark dagegen ausgesprochen und es wurde quasi gegen so eine Art Veto aus dem Bund von zwei, drei von den Vorständen dann aber tatsächlich mit zwei anderen Freigaben doch rausgeschickt. Und ich denke mal, das wird auch da nochmal einfließen so in die Prozesse. Und da gab es dann auch, das hatte aber nichts direkt mit dieser Veranstaltung zu tun, am Wochenende in Hamburg das Vorstandstreffen und die Presse ist jetzt nicht mehr bei Alios, sondern bei einer wie auch immer gearteten Aufteilung von Sebastian Merz und Bernd Schlömer. Uwe, ja, und das ist aber, da muss ja, es ist so, es ist nicht falsch, was du erzählt hast. Ich habe die letzten Auszüge ja noch mitbekommen. Entscheidend ist, und ich habe das dreimal hinterfragt, ob es tatsächlich so ist, dass, und das ist ja ganz interessant zu hören, es hörte sich jetzt so an, als wenn die Kritik bei dem Zitat läge, was durchaus als fragwürdig anzusehen ist. Die Kritik, die vom Bundesvorstand gekommen ist, so hieß es, ich habe es ja nicht aus erster Quelle, so hat mir das die Martina Flasch und die Laura Dornheim immer nur berichtet. Die Kritik ist gewesen, dass man keine Arbeitsstände von AGs veröffentlichen würde. Das ist die einzige Kritik angeblich gewesen, die es gegeben hat. Und daraufhin hat der Bufo ein Veto eingelegt und Martina Flasch hat aber gesagt, ich brauche nach Prozessbedingungen zwei Freigaben, die habe ich und deswegen schicke ich sie raus. Und daraufhin hat Thierseales, also Sebastian Merz, sie wohl nochmal angerufen, um mir zu sagen, dass darauf ein Gespräch folge. Und dann mit dem Ergebnis, dass jetzt der Bufo dann Pressemitteilungen absegnet. Also ich finde das nur interessant zu beobachten. Okay, also ich glaube... Ja, also vielleicht eben kurz Hinweis, das ist nicht ganz unwichtig, was du gerade erzählt hast, weil das Argument, nur fertige Parteitagsbeschlüsse dürfen in Form einer, wenn es um politische Themen geht, veröffentlicht werden und keine AG- oder AK-Ergebnisse, das wird sehr häufig nämlich an anderer Stelle verwendet, um eine PM zu blockieren, und zwar von den gleichen Leuten, die es jetzt witzigerweise gepusht haben, also von Martina Flasch zum Beispiel. Ja, auch nochmal zum Extra, Tobi, weil wenn man da noch tiefer reingeht, ist es so, dass Leute sowas ja lesen, die haben ja nicht daran mitgearbeitet, wie ich jetzt zum Beispiel oder wir dort vor Ort mit mehreren Leuten, und dann liest das ein Sebastian oder ein Kungler zum Beispiel, den fällt dann so ein Satz auf und dann sagen die erstmal nee und nennen das erstmal schnell als Grund. Das sieht man auch im Pad dann drin, dass tatsächlich diese Zeilen dann genannt werden. Und im Endeffekt hatten die sich geeinigt auf, naja, komm, dann schreiben der Kungler und der Sebastian, die haben dann gesagt gehabt, dann schreiben wir es um, so dass es rausgehen kann und alles etwas neutraler ist. Und in der Zeit wurde es dann aber schon veröffentlicht. Das heißt, wenn man tiefer reingeht, denke ich auch, dass auch auf Bundesebene gegebenenfalls so eine große Veranstaltung ja angekündigt werden kann. Das ist ja auch so, das ist ja auch bei anderen schon passiert. Und wie gesagt, ich hatte es festgemacht nur an ein, zwei Aussagen, die wirklich zu hart über das hinausgehen, was irgendwo beschlossen ist. Der Bund hatte anfangs wie du richtig gesagt hast, Tobi, ist ja deswegen nicht gemacht, weil angeblich man ja überhaupt gar keine Stände veröffentlicht, was aber de facto nicht stimmte und innerhalb von Minuten dann auch quasi umgeschwenkt wurde. Die haben natürlich jetzt nichts extra neu geschrieben, weil in der Zeit es ja schon rausgegangen war dann. Aber gut, okay, um jetzt dann meinen Kommentar abzuschließen. Für mich war einfach nur wichtig und ich fand es interessant zu sehen, wenn das so ist, wie mir das erzählt worden ist, dass das Argument zählt, es werden keine Stände veröffentlicht, dann finde ich die Entscheidung bedenklich. Das Zitat finde ich umgekehrt aber auch bedenklich. Hätte man gesagt, das Zitat können wir so nicht tragen, hätte ich es total nachvollziehbar gefunden. Okay, ja. Vielleicht mal jetzt zurück. Wir müssen jetzt nicht, wir kümmern uns zu sehr um die Probleme anderer Leute. Ja. Orga war, glaube ich, okay. Also das ist mittlerweile eine Routine bei uns, oder? Absolut. Dazu muss ich auch sagen, es gab selbst aus Berlin einer von den Leuten, der ankam und meinte, wer hat denn da auf der FlauschCon irgendwie diesen Vortrag gemacht? Das war ja super, kann der nicht mal kommen, uns in Berlin das machen? Und dann kommst du direkt mit. Und dann setzt du dich da mal irgendwie mit den Leuten irgendwo in die Talkshows und so. Dann haben wir auch einen guten Pressesprecher. Das heißt, irgendwo haben wir jetzt nicht mehr so diesen Ruf irgendwie, wir wollen da irgendwie den anderen Leuten irgendwas wegnehmen oder werden hier hochnäsig irgendwas, sondern eigentlich anscheinend kommt an, dass wir irgendwie präsent sind, Dinge gut organisieren können, überall da, wo wir sind, es klappt. Und das war auch ein echt positives Feedback von einem sehr aktiven von den Piratorama-Leuten da. Damit natürlich auch an den Radpert. Das hat alles super geklappt. Auch im Übrigen die Zusammenarbeit vorher beim Schreiben mit der Martina und so weiter. Also das haben wir auch wieder zusammengeschrieben alles, bis dann hinterher auf die Zitatsachen. Also insofern gibt es da eine deutlich bessere auch Zusammenarbeit, als das vielleicht vor einem halben oder einem Dreivierteljahr oder sowas war. Kann ich im Übrigen nur bestätigen. Ich habe mich längere Zeit mit dem Alexander Spieß unterhalten, der ja auch im AGH sitzt und der total angetan war von der gesamten Orga, vom ganzen Drumherum und auch vom Austausch mit den Leuten aus NRW. Gut, das hört man gerne, wenn ich ehrlich bin. Jo. Okay, gibt's noch Fragen? Keine? Dann nächstes Thema, PM Open Data. Da sage ich jetzt ein paar Worte zu. Da hat es vergangene Woche, also eigentlich ist das Thema auch schon seit 3-4 Wochen so locker in der Pipeline, seit die kleine Anfrage von Oliver gestellt wurde. Der AK Bauen und Verkehr ist da ja auch involviert. Da hat es Mittwoch offiziell über den Pressetracker, glaube ich, auch die Info gegeben, wir machen da jetzt was zu. Dann war noch kurz Verwirrung, wann wir das verschicken wollen, ob jetzt vor dem Wochenende oder erst am Montag. Der Olli hat dann gesagt, am Montag, also Oliver Bayer, Creon. Dann haben wir Futter bekommen. Ich habe schon mal vorprotokolliert jetzt gerade dazu. Also der Creon und der Valentin Brückel, die haben also da ziemlich gut vorgearbeitet. Der Valentin hatte eigentlich auch schon fast fertigen PM-Text, den ich eigentlich so mit ein bisschen Lektorieren übernommen hätte am Sonntagabend. Leider ist dann am Sonntag ein bisschen was passiert. Also ich war Sonntag auch tagsüber nicht erreichbar unterwegs mit Familie. Ich bin dann Sonntagabend irgendwie um 9:30 oder so ins Bett gekommen. Uwe ist dann auch später dazugekommen, Creon erst um 12:30. Und da muss irgendeine Person, dessen Namen ich immer noch nicht kenne, der nennt sich Nordpirat, und der hat in einer persönlichen Mail sich, weil ich gefragt habe, wer ist denn das, mir gegenüber geäußert, als ich arbeite des Öffentlichen in der SG Presse mit und bin außerdem in der Fraktion in den Bereichen von Olli und von Stefan tätig. Und ich habe dann daraus geschlossen, der ist Fraktionsmitarbeiter, habe aber mittlerweile gehört, der ist wohl in Anführungszeichen nur Praktikant und vielleicht auch, keine Ahnung, längere Zeit gewesen, Fragezeichen. Vielleicht kann da einer von der Fraktion was zu sagen. Mach du, Daniel. Ich weiß nur, dass er beim Stefan Fricke Praktikant ist und ich meine mich so dunkel zu erinnern, er wäre heute noch da gewesen. Ich habe mich mit dem heute länger unterhalten. Ja, der ist da Praktikant, der ist sehr engagiert, eigentlich wohl noch mehr engagiert im Sozialbereich und in der SG-Presse auch schon länger. Und abschließend des Gespräches von einer halben Stunde ungefähr beim Kaffeetrinken, bei denen im Büro war, dass wir eigentlich in der ÖA das alles gut soweit irgendwie hinkriegen, er sich weiter auf die Arbeit in der SG-Presse konzentrieren wollen würde. Okay, ja, der Punkt war nämlich, dass da Olli, der hat dann irgendwie nachts um 1 oder so im Pad gesessen, hatte gesagt, was steht denn hier jetzt alles, das ist nicht mein O-Ton und, ne? Dann kam noch dazu, der Ingo hatte darum gebeten, dass wir das zeitgleich verschicken, das heißt, er wollte dann auch noch eine PM bauen aus Fraktionssicht. Da ist dann aber bis Montagabend überhaupt nichts mehr passiert. Und da haben Uwe, Valentin und ich dann entschieden, wir machen jetzt eine eigene PM, eine neue vom LV, im Prinzip basierend auf dem, was Valentin geschrieben hat. Und die haben wir dann auch heute Morgen verschickt. Da war Olli natürlich wieder ein bisschen sauer, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir da jetzt wieder gewartet hätten, das wäre auch heute nicht verschickt worden und morgen früh wahrscheinlich auch nicht. Und dann ist es irgendwann auch mal zu spät, weil Montag war die Ausschusssitzung. War ja auch, dass der dann auf einmal aufkam, ich glaube am Freitag war das, ne? Ob denn jetzt der Verband oder die Fraktion oder beide und was dafür spricht und was dagegen. Also, dass Ingo das schon längst entschieden hatte, dass die quasi gleichzeitig laufen sollen und dass das abgestimmt war, das wusste dann irgendwie auf einmal keiner mehr. Ja, ich wusste das auch nicht. Weil wenn diese Frage nicht aufgekommen wäre, ne, und wenn das, was du da irgendwie Montag oder so geschrieben hast, vornherein klar gewesen wäre, ne, nämlich, dass das eine längere Zeit vorbereitete PM vom Landesverband ist und so quasi glatt rausgehen kann, bis auf letzte Kommata und Abstimmungsschwierigkeiten, dann wäre vielleicht diese Frage gar nicht erst entstanden. Ja, es war ein bisschen auch dann irgendwann, also wie gesagt, dadurch, dass dieser Nordpirat da den Sonntag da drin rumgewütet hat, ich will das jetzt nicht inhaltlich bewerten, was er da geschrieben hat, aber das war ein Problem von viele Köche verderben den Brei und mangelnde Kommunikation, in dem Fall jetzt wieder leider zwischen Fraktion und Landesverband. Aber jetzt möglicherweise auch zwischen Olli und Valentin, ich weiß es nicht. Aber das jetzt einfach nur als Info, das ist jetzt auch keine große Geschichte. Die PM wird eh nicht viel Widerhall in den Medien finden, völlig egal, ob die jetzt von der Fraktion oder vom Landesverband gekommen ist. Das ist in meinen Augen so eine typische, wir machen fachlich was, das wird auf Facebook kommentiert, das wird möglicherweise auf dem Portal kommentiert, geht über Twitter, man kriegt ab und zu mal da auch Feedback dann drüber. Und gut ist. Ja, noch zusätzlich eingetragen habe ich gerade, dass Olli das auch dann verblockt hat, noch auch im Endeffekt sogar noch 2 Stunden vor unserer PM dann. Der Link ist hier mit drin. Okay. Gibt es da von eurer Seite noch Fragen zu? Guti. Nächstes Thema. Das ging ratzfatz. Ankündigung PM. Das ist ja mittlerweile Routine. Der Till hatte irgendwann in den vergangenen 2-3 Tagen Liquid Feedback, also das Barcamp für Samstag in Köln angekündigt. Hatte gefragt, ob wir was machen, pressetechnisch. Ich habe gesagt, gerne, eine Ankündigungs-PM geht immer. Das Thema Liquid Feedback ist auch in den Medien bekannt und wird möglicherweise auch Aufmerksamkeit erregen. Also das heißt, gerade weil es in Köln ist, wird möglicherweise, also im WDR wird auf jeden Fall kommen, vermute ich jetzt mal. Kleines Problem Nummer 1 ist, die haben nur 70 Plätze, aus feuertechnischen Gründen, vermute ich jetzt mal. Der Till hat gesagt, ich will mit Pressearbeit nichts zu tun haben. Also wenn ihr da was macht, dann müsst ihr das selbst organisieren. Da habe ich gesagt, kein Thema. Ankündigungs-PM haben wir, wie gesagt, aufgrund der Informationen, die ich von Till bekommen habe, heute Morgen rausgejagt. Das war nichts Wildes. Ansprechpartner vor Ort für die Presse wird Rainer Gutowski sein. Ich glaube, Cheggy oder Weng oder so heißt der mit Nick. Frage an die Runde, wird einer von euch dort auch vor Ort sein? Jackie Vasa, ja. Also ich habe mich angemeldet, Fair Pirat. Gut. Könntest du dann, also das ist ja jetzt nichts groß Offizielles, dass man da also irgendwie einen Akkreditierungstisch oder ähnliches braucht, aber könntest du dann möglicherweise auch als informeller Ansprechpartner für, wenn Medienanfragen kommen, da sein? Dann würde ich deinen Namen nämlich dann einfach weitergeben, wenn Leute sagen, ich komme da, wen muss ich fragen? Ja, kann ich machen, kein Thema. Also Till hat mir auch schon zugesagt, du kannst die Handynummer weitergeben von mir, wenn es irgendwie inhaltliche Fragen im Vorfeld gibt. Also von daher ist das auch, das, wie gesagt, ist eine Routineveranstaltung, das läuft mittlerweile bei uns. Ja, ich hatte mich auch akkreditiert, noch vorgestern oder gestern. Und falls nicht, würde ich mich dann noch rausnehmen, aber ich denke, das klappt auch bei mir. Gut. Eine Bitte habe ich an euch, weil das Thema also nicht nur in den Medien, sondern auch von anderen ziemlich beobachtet wird. Es wäre riesig toll, wenn einer am Samstag, späten Nachmittag oder Abend, so eine Art Feedback-Runde machen könnte und die Essenz der Veranstaltung rausholen kann. Also ich erinnere da immer wieder an den TDPA, den wir da mal in Oer-Erkenschwick gemacht haben, wo ich dann nachher auch mal gefragt habe, als die einzelnen Gruppen 5 Minuten referiert haben, dass man so 3-4 Stichpunkte zu jedem einzelnen Thema rauspickt und dann eine kurze PM so nochmal draus baut. Das wäre bei der Veranstaltung mit Sicherheit auch sinnvoll, wenn wir die also dann irgendwie Sonntag oder so formulieren und dann Montagmorgen oder Sonntagnachmittag noch rausschicken. Geht das von eurer Seite aus? So wie ich es verstanden habe, Ist das nur am Samstag, ne? Ja, die ist nur Samstag, die Veranstaltung, richtig. Ja, ja, das ist nur ein Tag und können wir machen, klar. Super. Also ich würde dann euch irgendwie, oder das könnte auch sonst, Uwe und du, schreibt ihr die PM, wie auch immer, wenn ihr Zeit und Lust habt, dass wir da Sonntagabend was fertig haben, was Montag früh raus kann. Gut, Fragen dazu? Dann nächstes Thema PM-Funktionsprüfung. Da muss ich jetzt gestehen, ich weiß auch nicht mehr als das, was jetzt hier im Protokoll steht bei uns, also in der im Pad. Und der Olli hat heute Abend leider keine Zeit. Verschieben? Ja, müssen wir ja. Okay. Dann wieder ein Thema, wo der Daniel hat jetzt Vorstandssitzung, das ist wieder scheiße. GEMA-Aktion. Wer weiß da gar nichts drüber? Kannst du mal gucken, ob du ihn rausholen kannst aus der Vorstandssitzung, weil sie sind ziemlich am Ende bei dem Punkt UG jetzt zugange und ich denke schon, dass der da durchaus einfach mal rüberkommen kann, weil das Thema ist ja so, dass es ihm selber auch auf den Nägeln brennt und wenn sich das dadurch verschiebt, das wäre ungünstig. Dann warten wir noch, dann schieben wir das ein bisschen nach hinten, wenn das okay ist von eurer Seite und vielleicht sind die ja dann fertig, dann brauche ich den dann nicht rausziehen. Ja. Gut, nächstes Thema, Neugestaltung Webseite, haben wir letzte Woche noch drüber gesprochen. Hat mal einer ins Pad geguckt, beziehungsweise ist jeder zufrieden mit dem, was da drin steht? Oder gibt es da noch irgendwie Kritik, Nachholbedarf, Ergänzungen? Das ist auch okay, wenn ihr nicht reingeguckt habt, weil dann können die drei, die das machen, nämlich in Ruhe arbeiten. Genau, also ich denke, das wird jetzt angefangen umzusetzen. Ich hatte da den Patrick gebeten, daran ein bisschen mitzuarbeiten, weil er sich auch grundsätzlich so mit den Websachen auskennt. Und habe ein, zwei Sachen sogar selber auch schon mal geändert gehabt, aber da ist jetzt so einiges notwendig geworden. Ja, ich bräuchte dann mal eine komplette Einweisung, was überhaupt schon an Vorkram gelaufen ist. Ich habe jetzt meine Datenschutzverpflichtungserklärung abgeschickt, habe die Schulung hinter mir, ich könnte da im Prinzip loslegen. Also gerne, ballert mich mit Zeug voll, müllt mir die Mailbox zu, ich leg los und mach mit. Ja, wende dich vertrauensvoll an Uwe. Jo, wir sehen uns ja eh fast jeden zweiten Tag. Was ist mit der Wiki-Seite? Guter Punkt. Ja, da werden halt zum Großteil Dinge, die dort wichtig sind, für Leute von außen, also weniger jetzt Arbeitsdinge, sondern Informationen, die werden übernommen auf die WordPress Piratenpartei-NRW-Seite und fliegen dann gegebenenfalls aus dem Wiki raus und das Wiki wird auch überarbeitet, gegebenenfalls fliegt sogar das ganze NRW-Theme, wie wir es jetzt kennen, weg, weil das ganze Wiki auch geupdatet werden soll auf eine neue Version, irgendwas .19 oder so. Auch einfach mal reingucken hier in dieses Pad, was da ich protokolliert hatte Anfang letzter Woche. Und sonst einfach vielleicht auch nochmal nachfragen, inwieweit man da dann mit vielleicht mitarbeiten kann. Ich denke mal, das wird aber halt dann erst auch passieren mit der Umstellung des Wikis auf Bundesebene. Hast du nochmal einen Link zum Pad, Uwe? Steht im Protokoll. Ja, 237, das NRW-Pressepad 237. Moment. Ich hab's reingeschrieben. Ah ja, Patrick hat schon, danke. Danke. Habt ihr schon einen neuen Termin, Uwe? Wann wir uns da jetzt nochmal zu treffen mit Alex auch und so, nein. Sonst, wenn ihr den habt, schreibt einfach eine kurze Zweizeiler auf die UA-Liste. Wer dann Interesse hat, kann dann ja mitmachen. Das würde ich auf alle Fälle so machen, ja. Gut, jetzt kommt wieder ein Brocken, Bund-Länder-Treffen. Yep, das kommt nach Düsseldorf am 1.2. Die Leute kommen natürlich dann schon am 30.11. abends. Das werden sein, geplant wohl so 40 Leute rum. Ich tippe mal einfach darauf, dass es mehr werden, weil NRW doch ein bisschen besser liegt als zum Beispiel Kiel oder Ilmenau. Und das sind die Leute, die im Bund Pressesprecher sind, Leute aus dem Team SG Presse, also die mitschreiben an den Pressemitteilungen, immer so ein, zwei, drei Leute. Und jeweils dann die Presseverantwortlichen aus den verschiedenen Landesverbänden. Beim letzten Mal waren aber auch, ich glaube, 4 Bundesvorstände noch da zusätzlich. Und ich glaube auch dann aus Thüringen 2, 3 Leute, die sonst auch jetzt nicht unbedingt Presse machen. Das Ganze ist jetzt soweit, dass es klar ist, dass es hier sein wird. Es gibt jemanden, der nennt sich Sperling, der kommt wohl aus Nürnberg, der hat wohl vor einiger Zeit da schon mehrere mitorganisiert. Mit dem bin ich in Kontakt, werde mit dem morgen nochmal sprechen. Inhaltlich habe ich das hier kurz reinkopiert aus dem Pad der SG-Presse oder dieses Pressetreffens. Die erstellen jetzt bis morgen mal Vorschläge von sich. Wir können auch jetzt gleich nochmal drüber diskutieren, überlegen, was wollen wir sicher oder möglichst drin haben und quasi auf von unserer Seite her an Slots dort füllen. Ich denke mal, dass dort parallel, ähnlich wie bei einem Barcamp, ich sag mal zwei oder vielleicht drei Veranstaltungen parallel laufen, halt einen ganzen Samstag und einen halben Sonntag lang. Allerdings jetzt nicht so offen wie ein Barcamp, sondern schon möglichst entweder mit wirklich guten Leuten, die als externe Referenten wirklich auch Input geben und spannende Sachen uns erzählen, die wir noch nicht kennen, und gegebenenfalls halt einfach auch Austausch untereinander. Da sollten die Themen dann aber auch schon vorher ziemlich klar umrissen sein. Man kann da mal reingucken, dieses Piratenpad-Themen in Zeile 162 jetzt hier im Pad. Ich glaube, da sind so die Learnings aus dem letzten Treffen mit drin und schon Wünsche von anderen. Ich denke mal, das wird sich so bis Ende der Woche wohl ein bisschen ja zusammenfinden, festziehen, was das sein soll. Das wird dann an alle nochmal geschickt. Und so werden sich dann in den nächsten, schätze ich mal, zwei Wochen die Themen zusammenfinden. Gleichzeitig bin ich jetzt hier dran und gucke nach Hotels, Räume und werde das dann morgen mal mit diesem Sperling auch preislich und so weiter abgleichen. Ich glaube, da die Ilmenau-Sache hat gekostet 130 Euro pro Person. Da waren allerdings dann auch so Sachen wie Getränke und Räumlichkeiten und Referenten mit drin. Da muss man gucken, ob man in Düsseldorf oder hier in direkter Nähe von Düsseldorf, könnte auf der anderen Rheinseite diese Jugendherberge sein oder so. Da wird man wahrscheinlich oder vielleicht nicht mit auskommen, aber sollte sich auch in so einem Preisrahmen bewegen. Gegebenenfalls würden wir auch nochmal extra hier, weil wir es geschafft haben, das nach NRW zu holen, da vielleicht auch den Landesverband bitten, das ein bisschen zu unterstützen. Würden auch gerne, wenn möglich, den Landtag mal besuchen und ein paar von den MDLs vielleicht für einen Slot mal dabei haben, jedenfalls auch jemanden da aus der Fraktionspresse. Ja, das war ja zuerst mal der erste kurze Abriss von meiner Seite. Ist da schon Kommunikation geflossen zur Fraktion? Noch keine offiziellen Anfragen. Wenn ich mal den einen oder anderen jetzt gesehen habe in den letzten 3, 4, 5 Tagen, hab ich da kurz von gesprochen, aber es gab jetzt noch keine offizielle Einladung oder sowas dazu. Nee. Also für uns ist wichtig, wir müssen jetzt mal langsam aus den Füßen kommen, weil das sind knapp 2 Monate nur noch und wir müssen also irgendwie 2, 3 Leute zumindest mal bestimmen oder anfragen, heraussuchen von uns, die da sich den Hut aufsetzen. Das geht jetzt nicht nur um die inhaltlichen Themen, die werden ja weitestgehend über die Masse der Leute bestimmt, sondern es geht auch um den ganzen Orga-Fu, es geht um Material, es geht um Technik etc. Ja, das also ich würde mich da anbieten, Uwe, dir da zur Seite zu stehen, weil ich bin ja hier um die Ecke. Ja, ich hatte das ja quasi angestartet und auch angefangen jetzt. Wenn ich merken würde, ich komme da jetzt nicht weiter in den nächsten 2 Tagen, dann würde ich laut nach Hilfe schreien. Mhm. Mach das. Wenn ihr natürlich sagt, nee, der Uwe, den wollen wir überhaupt nicht haben, das soll mal lieber schön jemand anders machen, gerne. Ich könnte mir vorstellen, dass Andrea da noch ganz gut helfen kann, weil sie sich, was die Räume hier in der Umgebung angeht, ziemlich gut auskennt und wir ja auch in Düsseldorf gerade darum uns bemühen, oder es ist sogar, glaube ich, sogar schon, liegt schon fest, dass wir im Januar oder Februar einen Tag der politischen Arbeit hier haben werden und wir sowieso gerade auf der Suche nach geeigneten Räumen sind für solche Veranstaltungen. Da könnte man eventuell Wissen dann zusammenwerfen und sich untereinander helfen. Paki, keine Gerüchte streuen bitte. Wir machen vielleicht eine Bewerbung für den Tag ja, der politischen Arbeit. Okay. Und die Räume, die wir dafür suchen, sind, glaube ich, größer als das, was der Uwe sucht. Nur mal eben kurz, dass ich dazwischen komme. Tschüss zusammen, ich bin weg und kickt meinen Aufzeichnungs-User, wenn ihr nicht mehr abgehört werden wollt. Tschüss. Okay. Ciao. Ciao. Also wenn noch jemand für die Organisation gesucht wird, kann ich also gegebenenfalls auch unterstützen. Also mein Vorschlag wäre, wenn Uwe sich da schon die Kappe aufsetzt, dass er bis nächste Woche Dienstag dann einfach aber so ein paar Punkte aufschreibt in einem eigenen Pad. wo wir aktiv werden müssen mit allem Mann. Vielleicht hat sich das ein oder andere am Mittwoch schon erledigt, wenn du telefoniert hast. Aber dass wir die Dinge auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Weil, also ich persönlich möchte einfach, dass das Ding richtig eine gelungene Sache wird, weil das ist so eine Geschichte, da kommen, das, die Pressesprecher sind Multiplikatoren und das geht rum in den Landesverbänden immer, ob ein solches Treffen gut oder schlecht gewesen ist. Und ich habe einfach da den Ehrgeiz, dass das Ding richtig gut wird. Was braucht ihr denn dafür, dass es richtig gut wird? Ja, also das sind teilweise Kleinigkeiten. Ich meine, ich kann jetzt mal einfach sowas in den Raum schmeißen. Also, dass die Leute zum Beispiel vernünftige Anfahrtsbeschreibungen kriegen, dass am Freitagabend eine vernünftige Betreuung da ist. Also nicht nur so nach dem Motto, da kommt jetzt irgendeiner und dann gehen wir mal in irgendeine zufällige Kneipe, sondern dass man sich im Vorfeld wirklich überlegt, okay, womit kann man, ich sage jetzt mal so zwischen 10 und 20 Leute werden ja Freitagabend schon da sein. Was kann man mit denen am Freitagabend machen? Dass die Technik vernünftig funktioniert und wir nicht am Samstag rumhampeln müssen, dass das WLAN noch aufgebaut werden muss und. Also ich will einfach, dass diese Dinge professionell und rund laufen. Das hat in der Vergangenheit bei uns immer gut funktioniert und das will ich einfach jetzt auch. Wann ist das? 1.2.12. Location ist schon klar, oder? Nein, die wird jetzt gesucht in den nächsten Tagen. Okay. Also generell biete ich natürlich an, vor Ort ein bisschen Technik zu machen. Das kriege ich wohl noch hin. Und wenn es in Düsseldorf ist, dann kann ich zumindest irgendwie auch eine Besuchergruppe betreuen, Freitagabend oder sowas. Ich weiß ja nicht, wie ihr euch das abends vorstellt. Aber da wäre ich wohl dabei. Achim, im Hintergrund daran erinnern, was da in Ilmenau alles schiefgelaufen ist. Also ich meine. Ja, das sollten wir vielleicht dann auch nochmal, das ist auch so eine Sache, die wir auf jeden Fall dann angehen sollten. Aber da würde ich auch einfach abwarten, bis Uwe mit dem Sperling telefoniert hat und ich möglicherweise mit der Anita nochmal. Dass wir uns einfach so ein paar Kritikpunkte, die nicht nur da in Bremerhaven, ist es ja auch nicht so ganz toll gewesen, dass wir die Dinge auf jeden Fall nochmal aufschreiben. Also die Leute, die jetzt in Ilmenau waren, die können das gerne schon mal in einem Pad machen. Also dass wir einfach mal so ein Pad haben, Vorbereitung, Bund-Länder-Treffen. Und wenn ihr jetzt da wart, dass ihr dann einfach mal ein paar Punkte aufschreibt, die aus eurer Sicht nicht ganz so prickelig waren. Dass wir darauf achten, dass wir diese Fehler nicht nochmal machen. Das Feedback aus Ilmenau ist übrigens auch ein Pad. Das Pad ist in dem Pad verlinkt, was hier verlinkt ist. Ich kann es nochmal auch dazu packen. Also das Problem war zu dem Zeitpunkt ja weniger technischer und organisatorischer Natur, sondern dass in dem gleichen Zeitraum halt der Eklat mit der letzten vormaligen SG-Presse gelaufen ist und deren Protagonisten dann diese Veranstaltung dazu gehijackt haben, da einen Ego-Trip da nochmal auszubreiten. Ne? Und ja, gegen sowas wirst du dich nicht wehren können. Da kannst du höchstens versuchen, irgendwie mit souveräner Gelassenheit zu reagieren und die Leute aufzufordern, private Kriegsspielchen noch woanders auszutragen und diese zwei Tage wirklich konstruktiv zu nutzen. Ja, also ich denke, das wird auch kein angeheuert Problem werden. Sein. Wird auch kein Problem sein dieses Mal. Allerdings gab es wohl auf dem letzten SG bzw. Bundespressesprechertreffen von Bernd den Vorschlag, lass es doch in Niedersachsen machen. Wo dann alle gesagt haben, nee, wir sind ja schon in Düsseldorf. Also wusste da Bernd wahrscheinlich schon, dass Alios es abgibt und er und Sebastian es übernehmen. Insofern, wer weiß, was sich da jetzt tut in den nächsten paar Wochen. Aber ich glaube nicht, dass es unter so einem Super-GAU stehen wird, wie irgendwie da beim letzten Mal. Also ich glaube das auch nicht, aber also wenn es wirklich, ich war jetzt in Ilmenau noch nicht dabei, aber wenn das wirklich so krass war mit dieser externen Referentin zum Beispiel, die da gebasht wurde von einem, also der dann mal zurückgetreten ist. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr das seht, aber ich hätte persönlich keine Scheu, auch mal irgendwann vom Hausrecht Gebrauch zu machen. Ja, das haben sich einige dort auch gedacht. Ihr müsst sagen, wenn ihr das jetzt, wenn das zu krass ist, aber wenn irgendeiner wirklich nur am Rumstenkern ist und da so eine Gruppe von 50 Leuten, die teilweise 700 Kilometer gereist sind, auseinanderbringen will, da habe ich kein Problem damit, mir den Kerl zu packen und zu sagen, Junge, ich zeige dir jetzt mal einen schönen Ort, wo du ein Bierchen trinken gehen kannst, komm morgen wieder. Ja, ist aber, glaube ich, auch völlig hypothetisch und ich denke, sowas wird es jetzt nochmal zufälligerweise geben, dass das so irgendwie zeitgleich passiert, dass da Leute zurücktreten etc. Habt ihr denn schon eine Checkliste eigentlich oder sowas? Ja, ich gehe davon aus, dass dieser Sperling da bezüglich Gesamtkoordination von so einer Sache noch Checklisten hat. Ich habe aber selber auch Veranstaltungschecklisten. Ich bin auch noch in Kontakt mit Leuten, die Veranstaltungen eh schon selber planen, habe auch einige Sachen selber schon geplant in noch deutlich größerem Maße und habe da keine Sorge, dass wir da was Vernünftiges gebacken kriegen. Solange wir ein vernünftiges Hotel hier auch finden, was auch kein Problem ist und gegebenenfalls Räumlichkeiten im Hotel, das ist immer ein bisschen teurer als irgendwie externe, wenn wir vielleicht Glück haben. Aber ich bin da sehr, sehr guter Dinge. Es ist auch keine große Messe oder sowas an diesem Wochenende. Das habe ich schon gecheckt. Das heißt, wir sind jetzt da auch preislich nicht völlig außer irgendwelcher aus der Range. Selbst wenn man jetzt so normale Preise aus den Hotels hier sich anschaut. Insofern denke ich, dass wir Ende der Woche schon mehr wissen. Ja, also mein Vorschlag steht nochmal, Pad aufmachen, für uns ein Pad aufmachen hier auf der im NRW-Pressepad. Dinge reinschreiben, die euch einfallen, die wichtig sind. Uwe hat die Kappe auf. Wenn Land unter ist, um Hilfe schreien. Und ansonsten sehe ich es genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Uwe, ich kann dir gerne mein Pad schicken, wo ich so Veranstaltungsorte schon mal recherchiert habe, wenn das hilft. Gerne, würde mich freuen. Wir haben auch vor, glaube ich, 2 Wochen schon den Olli hier gehabt, der auch schon aus Düsseldorf, aus seinem Fundus, uns ein paar Sachen noch geschickt hatte. Okay, dann mache ich das. Und vor Ort betreuen, dabei sein, auch immer gerne. Kannst mich einspannen. Supi. Okay, haben wir da noch was zu dem Thema? Okay, dann nächster Punkt, PM, Fragezeichen, Aktionstags, Vorratsdatenspeicherung. Das hat Uwe, glaube ich, geschrieben, also sag was zu. Ja, das war einfach nur ein Ding, was bei mir noch auf der Liste stand. Es gibt diesen Aktionstag, Vorratsdatenspeicherung, mit einer großen Petition von 65.000 Mitzeichnern, die wohl am 15.10. im Bundestag verhandelt wird. Und das ist eigentlich nur eine Sache, die auf meinem nicht vorhandenen Kalender, weil ich glaube, der Engelbert oder sowas einen Kalender noch öffentlich machen wollte oder sollte. Der Radbert hat eben was noch von Kalender gesprochen. Ich habe es einfach noch mal reingepackt und wollte rumfragen, ob dazu jemand was hat, ob es dazu irgendwas gibt bei uns, weil das ist ja auch schon wieder in 1,5 Wochen. Ich würde das höchstens zum Anlass nehmen, erneut auf dem Thema Terminplanung rumzuhacken, aber das ist auch nicht zielführend, wo ich das nicht mit dem Alexander besprochen habe. Allgemein könnte man höchstens, aber das ist ein ganz anderes Thema. Lass uns lieber konkret jetzt über den Aktionstag sprechen. Ja. In meinen Augen klare Geschichte. Wir machen da eine PM zu, werben VDS nochmal auf, gehen auf Clean IT ein und hauen das Ding, keine Ahnung, am 12. raus. Aber kurzfristig, wenn der Aktionstag einen Tag später ist? Ja, vielleicht sogar schon. Also nächste Woche Dienstag ist dann nochmal Sitzung, dass wir dann am Mittwoch spätestens die PM schreiben. Also dass wir das auf die Agenda für nächste Woche Dienstag packen und dann am Dienstag überlegen, hauen wir die jetzt Mittwochmorgen oder Donnerstagmorgen raus. Was findet denn der Aktionstag für eigentlich überhaupt für Aktionen statt? Das weiß ich auch nicht, Uwe. Ja, weiß ich auch nicht. Muss man mal nachgucken. Es gibt so eine bundesweite Seite, glaube ich. Und man muss vielleicht auch nochmal auf die Liste setzen, fragen, ob das irgendwie die einzelnen Verbände, Kreisverbände oder so auf dem Schirm haben. Okay, ich mache eins. Ich werde mir jetzt heute Abend oder morgen Infos nochmal dazu besorgen. Werde den Vorstand anhauen. Und dann gucken wir mal, ob wir das in NRW noch ein bisschen verbreitet kriegen innerhalb der nächsten 10 Tage. Also ich habe da jetzt gerade mal so provisorisch den ersten Google-Hit reingepastet. Ja, ich kümmere mich darum. Also, wie gesagt, PM können wir ja dann nächste Woche machen. Ich hake danach. Sobald ich Infos habe, von denen ich annehme, dass die zeitkritisch sind oder dass die ruckzuck auch alle wissen sollten, schmeiße ich was auf die NRW-Infoliste oder so. Also ein Infostand sollte ja mittlerweile jeder hinkriegen, wenn er wirklich ein bisschen Initiative zeigt. Das haben wir ja jetzt, denke ich, durch. Also das hat ja bei den Opt-out-Days auch einigermaßen funktioniert, obwohl das von der Vorstandsseite überhaupt nicht organisiert war. Hi. Hi, Daniel. So, irgendjemand wollte was von mir? Ja. Stichwort GEMA. Jo. Aber lass uns eben den Punkt, den wir jetzt hier haben, einen Haken hinter machen, dass wir da durch sind. Ja, ist das okay so? Ja, ich denke schon. Gut. So, Daniel, dein verzweifelter Hilferuf, den habe ich natürlich beobachtet. Stichwort GEMA, wie können wir das in der Öffentlichkeitsarbeit verwursten, beziehungsweise wo kannst du Unterstützung gebrauchen? Ich denke da jetzt auch so ein bisschen an Niedersachsen. Ich habe so das Gefühl, das könnte man im Wahlkampf in Niedersachsen ganz gut verwursten. Also, den Sampler, den werde ich morgen wahrscheinlich fertig bekommen. Ich bin jetzt auf eine Zeitdauer von 6 Stunden runter. Also bin relativ zuversichtlich. Habe jetzt auch von diversen Leuten schon die Genehmigung für die kommerzielle Nutzung eingeholt. Also unter anderem Pornophonic und Dope Source Inc. Darf ich frei benutzen. Flyer, Infomaterial kriege ich innerhalb von ein, zwei Tagen zusammengestellt. Was auf jeden Fall wichtig wäre, ich habe absolut keine Ahnung, wie ich das angehen soll, ein Intro und Outro im Prinzip für diesen Sampler. Mir in Textform. Meinetwegen auch ein bisschen aggressiver, ein bisschen provozierend. Da habe ich bisher halt keine Zeit gehabt, mich darum zu kümmern, was man davor aufsprechen oder danach aufsprechen könnte, um sowas halt zu präsentieren oder einzuleiten. Was vielleicht optional ganz schön wäre, also wirklich jetzt nur optional, ich nehme auch gerne irgendwelche Postergestaltungen der A3 an, die sich Leute selbstständig ausdrücken können, aber aktuell ist wohl das Wichtigste eigentlich, das entweder unter einem bestimmten Motto oder einem bestimmten Slogan zu setzen, und wenn ihr dafür Ideen habt, her damit, oder halt Textvorschläge, was man vor so einem Sampler einsprechen oder nach nochmal aussprechen könnte im Prinzip. Also, ja, das war's, glaube ich. Daniel, du hast den Text gelesen, den ich geschrieben hatte? Überflogen bisher. Also ich wollte mich erstmal auf die Sample-Zusammenstellung konzentrieren, mehr oder weniger, und dann gucken, was zusammenkommt bis dahin, ehrlich gesagt. Ja, weil du hast ja mehrfach gequengelt sozusagen, ich möchte da ja gerne was haben. Ja. Und dann habe ich was geschrieben und dann kam so nichts zurück und dachte mir so... Ja, ich habe auch nur bedingt begrenzt Zeit. Also ja, ich weiß, klar. Wäre dann halt nur nett gewesen, irgendwie so eine kleine Rückmeldung zu haben. Oder die jetzt auch noch bekommen, morgen übermorgen, aber bisher... Ja, alles klar. Ich hab halt 3 bis 5 Stunden Freizeit am Tag, von denen gehen halt 6 in die Parteiarbeit, also... Ja, es ist ja auch kein großer Vorwurf. Ich wollte es nur klarstellen. Das ist, ich bin auf jeden Fall sehr dankbar dafür, aber ich komme halt zu nichts. Ich habe halt parallel diese ganze Urheberrechtsantragsgeschichte noch laufen und ja. Also wenn da kreative Köpfe dabei sind, die sich in den nächsten ein, zwei Tagen irgendwie mal spontan, einfach nur spontan mal ihren kreativen Fluss entgleiten lassen wollen, immer her damit erstmal. Und dann guck mal, wenn ich das Ding hoffentlich morgen fertig bekomme, also den Zeppler morgen, gucken wir einfach, wie wir weiterverfahren. Um die Spontanität mal kurz abzutöten und im Keim zu ersticken und ein bisschen mehr Planung reinzubringen, Daniel, an welchen Tagen ist denn eigentlich diese GEMA-Aktion? Ja, das werde ich machen oder beziehungsweise intransparent festlegen. Nein, wenn jetzt die Materialien stehen, weil die müssen erstmal stehen. Also angedacht ist halt irgendwann nächsten Monat, also im November. Das hängt aber davon ab, wie das jetzt den nächsten Tag vorangeht einfach. Also wir müssen ein bisschen Vorlauf haben. Je besser man das plant, von daher ist der Mietplan das allererste. Ja, wir hatten ursprünglich hatten wir schon mal vor, das Ding im September zu starten. So, darauf ist halt nichts geworden. Deswegen besser damals schon relativ schwachsinnig gewesen, entsprechende Flyer mit entsprechenden Daten halt zu drucken. Und das hängt einfach davon ab, wie die Materialvorbereitung letztendlich läuft. Weil erst dann kann man wirklich sagen, ey, wir machen das jetzt am, keine Ahnung, irgendwann Ende November, an 2 Wochenenden, weil wenn die konkrete Materialvorbereitung bis dahin nicht steht, ist das halt relativ schwachsinnig. Gerade weil wir halt eben noch Flyer drücken müssen. Wir müssen uns überlegen, ob wir jetzt einen Sampler noch offiziell unter Parteisache auf CD drucken oder pressen lassen wollen oder ob wir das einfach sagen so, hey, wenn die Läden nichts haben, hier, das Ding brennt euch mal bitte auf eine Disc und gut ist und so. Und also von der Materialverfügbarkeit hängt ja letztlich auch die terminliche Festlegung letztendlich ab, so ein bisschen. Aber ich habe mir den Tag morgen, der ist ja eh freigenommen, um mich da voll hinter zu knien, und das wird hoffentlich, wenn es gut läuft, in ein, zwei Tagen kriegt ihr auch alle Daten, und ich versuch's dann so möglichst wie weit ist, irgendwie festzumachen, etc., etc., etc. So. Ich habe ein paar Anmerkungen, ein paar Fragen. Anmerkung Nummer 1, Intro, Outro, Krähen lässt fragen, beziehungsweise Tobias oder Radbert oder wer auch immer da jetzt zurzeit aktiv ist. Klaus Graf. Ja, also an die Leute wenden. Tobias hat außerdem, wenn ich das richtig im Kopf habe, im Kreis Borken schon so eine Kneipentour gemacht zum Thema GEMA. Ich weiß aber jetzt nicht, ob der da schon Material hatte. Aber vielleicht kann er dir da auch ein bisschen weiterhelfen. Nächste Anmerkung. Ich persönlich stelle mir vor, dass man da jetzt keinen einzelnen Tag zwingend draus macht. Ja, vielleicht doch im November einen Tag, aber es wird sich eh dann irgendwie auch in den Dezember hineinziehen. Sondern gezielt wirklich Kneipen und Diskotheken anspricht, beziehungsweise die Besitzer davon, mit dem Material versorgt, mit Musik versorgt, und dann guckt, in was da für ein Feedback kommt von den Leuten. Also ich glaube, wir rennen da ähnlich wie bei den Liederbüchern damals, da rennen wir offene Türen ein. Ja, also, das ist keine Frage. Also da, wo bisher angefragt wurde, ich habe ein bisschen Feedback bekommen, ist das absolut kein Problem. Also die Leute, die bisher aktiv schon mal im Vorhinein rumgefragt haben, die meisten Wirte, Kneipiers etc. Besitzer sind sich der Problematik auch auf jeden Fall bewusst. Ich kann es als Beispiel nennen, ich habe jetzt in Neuss hier irgendwie gut 15, 16, 17, 18 Läden abgeknabbert, normal für nur kleine Kneipen etc., die davon nicht mal so betroffen werden, die jetzt aber aus Solidaritätsgründen auch mitziehen würden. Also das ist zum Glück überhaupt nicht das Problem. Da bin ich auch sehr froh darüber, dass die meisten Leute da schon sehr darüber informiert sind. Okay. Nur die Materialien müssen erstmal stehen und dann der entsprechende feste Termin. Deswegen bin ich mittlerweile zu übergegangen, einfach nur zu sagen, ey, wir machen das diese Events halt wirklich nur eine Stunde nah angelegt an der Primetime, um mich zum einen nicht zu sehr in den Geschäftsbetrieb reinzureißen und zum anderen auch das einfach so ermöglichen, dass es möglichst zeitgleich erfolgen könnte halt. So, dann noch eine Anmerkung. Ich würde da auch die Weihnachtsmärkte mit beglücken, weil die sind auch davon betroffen. Deswegen die Frage, gibt es auch CC-Musik, die weihnachtlich ist, in Anführungszeichen? Also wenn es nach mir läuft, hoffentlich, wenn ich morgen den Tag so rumbekomme, wie ich es möchte, dann habe ich morgen Abend einen Sampler fertig, der als Backup-Plan im Prinzip verteilt werden soll, gegebenenfalls, wenn die entsprechenden Örtlichkeiten selber keine Zeit oder Lust oder Muße oder wie auch immer dafür haben oder die Fähigkeit, sich selbst mit Musik zu versorgen, dementsprechend verteilt werden kann. Ansonsten werde ich morgen auf jeden Fall auch eine Roadmap zu ausschreiben, wen man wie ansprechen soll, kann, etc., was die Leute berücksichtigen müssten, sollten, nicht eine Wiki-Seite aufsetzen, wo entsprechend in den Kreis, in den Kreisen NRW bzw. den kreisweisen Städten jeweils ein Ansprechpartner sich zur Verfügung stellen mögen wollen würde. Aber in den nächsten ein, zwei Tagen gibt es da auf jeden Fall jetzt ein konkretes Update zu und dann gucken wir weiter. Jetzt ist das alles noch so in der Schwebe und es hängt halt morgen ein bisschen von dem Tag ab, wie ich den effektiv genutzt bekomme dafür. Also Weihnachtsmarktmusik wäre auf jeden Fall der Superhammer, weil ich habe eine ganze Menge Sachen mitgekriegt im letzten Jahr, dass die Weihnachtsmärkte mittlerweile komplett auf Musik verzichten aus diesen GEMA-Gründen. Und da gibt's natürlich immer eine große Diskussion, weil das ja auch zur Stimmung dazugehört, aber eben auch aus Kostengründen nicht mehr geht. Ne? Vor dem Hintergrund unseren Urheberrechtsexperten mal kurz sagen, das mit traditionellen Weihnachtsliedern, wenn man die, sag ich mal, selbst einspielt. Nee, das ist dann immer noch GEMA-pflichtig. Nö. Wieso? Ja, warum? Weil also Hauptsache der Urheber ist seit 70 Jahren tot. Alles ja, dann ist das vollkommen egal. Und das ist bei den meisten klassischen Weihnachtsliedern der Fall. Also da kannst du machen, was du willst. Mal anregen, ich spiele selber Posaune, dass wir einfach ein paar irgendwie Piraten da vielleicht mal zusammenkriegen und da vielleicht entsprechend was produzieren. Oder an der Stelle muss ich dir sagen, dann mach das und nimm das in die Hand, weil mir fehlt, um dann noch weiter ins Detail zu gehen, mir fehlt dazu einfach die Zeit. Also ich laufe momentan offen gesagt echt am Limit und die Zeit, die ich halt habe, die stecke ich halt voll in die Piratenpartei und ich hoffe halt, es echt morgen fertig zu bekommen. Ich bin auch wirklich dankbar für jeden weiteren kreativen Input, egal in welcher Richtung, aber macht einfach. Macht einfach mal und guck, was dabei rumkommen kann, weil mich jetzt so Aufnahmen zu kümmern oder das versuchen zu organisieren etc., das haut einfach zeitlich nicht hin. Also wenn du den Anspruch hast oder die Motivation dafür hast, bitte, ich freue mich darüber, ich finde das total geil, wenn du sowas machen könntest oder würdest, aber das obliegt dann auf jeden Fall deines Engagements. Pass auf, Daniel, du hast ja gerade gesagt, morgen übermorgen kümmerst du dich da nochmal drum. Dann lass die 2 Tage nochmal ins Land gehen. Auf jeden Fall. Und am Freitag machst du eine Liste mit Dingen, die abgearbeitet werden müssen. Und ich denke, was wir hier machen können in der ÖA, das machen wir dann auch. Nee, auf jeden Fall. Also morgen der Freitag steht halt voll unter dem Zeichen des Projekts und dann gäbe es halt eh ein Update und dann würde ich eh nochmal gucken, wie wir das organisieren können. Aber ja, ich mach erstmal morgen erstmal durch und dann kriegen wir das schon auf die Reihe irgendwie. Ich könnte zumindest mal ein paar Musiker aus meinem Freundeskreis fragen, ob sie nicht Lust haben, Weihnachtslieder zu machen. Das wäre dann mal lustig. Ich gehe mal frei, dann können wir da alles Mögliche machen, ne? Vom Blechquintett bis zur Punk-Version. Jo. Ja, das wird sich einstielen lassen. So, also Update gibt es auf jeden Fall morgen, übermorgen von mir. Ich verziehe mich wieder unten in den Vorstand und wünsche es. Stopp. Verdammt. Ein Ticket noch, da habe ich dich aber vor Monaten und dann irgendwann zwischendurch immer wieder mal drüber gesprochen. 24.10. Ticket Nummer 59628, Themengebiet Patentrecht. Sagt dir das was? Gar nichts mehr wahrscheinlich. Sekunde. Welche Nummer war das? Steht im Protokoll 59628. Harald, hast du mal eine Minute für mich im anderen Raum? Ja, okay, gehen wir einfach einen tiefer. Und Technik. Ja. Ist mir leider echt neu, tut mir leid. Kannst du das machen? Ich werde mich auf jeden Fall mit dem Typ in Kontakt versetzen morgen. Okay, haben alle gehört. Danke. Ja, scheiße. Alles klar, danke. So, dann müssen wir runter, ne? Macht's gut, es war einen schönen Abend. Ciao. Also nochmal zu der GEMA-Aktion. Das ist wirklich, also ich glaube, das Ding hat sogar noch größeres Potenzial als die Kinder wollen singen-Geschichte. Und das sollten wir auf jeden Fall, da sollten wir ein bisschen Gas geben in den nächsten Wochen. Ich fürchte nur, dass es aufgrund der zu geringen Koordination und Planung so ein bisschen versandet. Und ich sehe auch ein, dass der Daniel das nicht alleine stemmen kann. Jetzt sind wir aber hier und ich habe mittlerweile festgestellt, die normative Kraft des Faktischen einfach machen. Und wenn wir in NRW was vorbereiten und layouten und eine CD produzieren, dann einmal auf die Vorstände-Liste packen, und dann den Leuten einfach sagen, dann ist der Tag, macht mit, fertig. Also ich weiß, dass es in Niedersachsen, da komme ich gleich noch zu, in Niedersachsen, ich habe einen Termin nächste Woche in Niedersachsen und da werde ich das vorschlagen und werde da die Leute auch wirklich auf Knien bitten, das Ding anzunehmen, weil einfacher kann man keine Wählerstimmen generieren als mit solchen Aktionen. Und die werden dann mit Sicherheit mitmachen. Gibt es da noch Fragen oder Anmerkungen zu dem Thema? Ich hätte eine, wenn ich darf. Natürlich. Ich gehe ja wie wir alle auch in Supermärkte einkaufen und ich höre von den Verkäuferinnen und auch von Kunden sehr häufig in der Weihnachtszeit das Jammern. Ich kann es nicht mehr hören. Seid ihr sicher, dass das wirklich eine gute Aktion ist? Was kannst du nicht mehr hören, dass da Weihnachtsmusik gespielt wird? Es geht um die Weihnachtsmärkte und auf den Weihnachtsmärkten gehört das halt sozusagen zur Hintergrundmusik eigentlich immer dazu, dass die halt eben Weihnachtsmusik spielen und seit letztem Jahr machen sie das halt nicht mehr, weil die gesamten Quadratmeter, die dieser Markt umfasst und zwar inklusive sozusagen der bis zu den Hausfassaden, die dann wieder anstoßen, das sind zum Teil zehntausende Quadratmeter, muss GEMA-mäßig abgerechnet werden und das sind Summen, die sind wirklich völlig abstrus und deswegen machen die überhaupt keine Weihnachtsmusik mehr auf den Weihnachtsmärkten und wollen es aber machen und suchen eine Lösung und wenn wir denen die Lösung bieten können, dann bin ich sicher, dass viele das einfach gerne nehmen werden und wir damit natürlich einen super Pressepunkt auch landen können. Das ist eine super geile Idee. Ich dachte, das erstreckt sich auch auf Supermärkte und ähnliches. Alles klar. Wenn das wirklich stimmt, ne, dass man die Dinger einfach so aufnehmen kann, Stille Nacht und die ganzen Klassiker und auch vielleicht irgendwelche alten englischen Chorals und so, dann auf einmal der GEMA-Verdacht außer Kraft gesetzt ist. Also ich bin da noch so ein bisschen skeptisch. Ne? Nein, das ist alle Lieder, du musst natürlich, das ist eine Geschichte, da muss man nachhaken. Das Problem hatte zum Beispiel auch der Christian Hufgard. Er hat dann trotzdem noch von der GEMA in Anführungszeichen eine Freigabe bekommen müssen. Das war dann auch nicht ganz so einfach, aber es ist richtig. Natürlich kannst du Stille Nacht, die Kinder dann kommen oder was weiß ich nicht alles. Da kannst du alles nochmal neu auflegen, jederzeit, warum nicht? Ja, dann hätte das aber doch schon längst einer gemacht für so. Das Problem ist, dass die Weihnachtsmärkte nicht nur diese Lieder, sondern die dürfen ja die nicht befreiten Lieder nicht spielen, beziehungsweise das wird denen zu teuer. Und der Verwaltungsaufwand, die anderen Lieder zu nehmen, wäre denen dann auch zu hoch. Dann ist der Kurt Beermann und die Musikpiraten sind doch gute Ansprechpartner. Die haben das ja mit den Kindergärten gemacht. Ja. Ich schreibe das nochmal eben ins Protokoll, vielleicht nochmal mit Christian Huf auch in Verbindung setzen. Aktuelle Mail von gerade von Ottler bittet, dass wir eine PM zu Afghanistan machen. Super. Ich habe erzählt, dass ich Ottler diese Woche wieder in meinen Filter genommen habe und seitdem viel besser lebe. Sehr gut. Aber ich glaube, da haben wir keine Beschlusslage in der Partei, ne? Von daher geht das eh nicht. So, lass uns eben schnell die Punkte hier noch durchziehen. Es gab eine Anfrage zum Thema Mitgliederstatistik vom Cicero, die ist schon ein paar Tage alt. Da wollte sich der Carsten Trojan umwandeln. Ich weiß nicht, wie der Stand der Dinge ist. Artikel ist raus im Cicero. Bitte? Der Artikel im Cicero ist schon längst raus. Den habe ich heute gelesen. Da ging es um Austrittswellen. Okay, sind wir da erwähnt? Habe ich nicht so drauf geachtet, aber da sind einige erwähnt, aber ich glaube nicht unbedingt Nordrhein-Westfalen. Hamburg hatte die meisten Austritte irgendwie oder so. Ja, das ist ja toll. Hamburg hat irgendwie 250 oder 300 Mitglieder gehabt. Also, wenn da 20 austreten, dann kann man da von einer Welle sprechen. Es wird ziemlich unqualifiziert drauf losgeschossen und ein paar dieser Austritte werden benannt. Das sind Leute, die von der CDU ausgetreten sind, dann bei den Piraten ein und jetzt wieder ausgetreten sind. Das Ganze ist lächerlich. Ja, okay, also wenn das sich auch, genau, so vergrantelte Ex-Mitglieder, da habe ich auch einen Kommentar zu geschrieben. Einer von unseren Ex-Mitgliedern meinte dann, ja, Bill Gates und Garage, ne, der hatte noch nicht mal verstanden, dass Bill Gates eigentlich einen goldenen Löffel im Mund geboren ist, dass alles so ein Mythos ist. Und ich glaube, auf genau solche Leute können wir auch voll verzichten, Mun. Aber gut, ich suche das mal eben raus. Es steht schon links. Hast du schon. Gut, ja. Also, wenn das die Petra Sorge, ja, hat sie, ich sehe es gerade. Wenn das die Petra Sorge geschrieben hat, einfach einen Haken hintermachen. Gar nicht weiter beachten. Okay, nächster Punkt, Ticket Nummer 64418. Kommt eine Anfrage bezüglich eines Schulprojekts zu den Parteien. Die wollen gefüttert werden, nicht nur mit Flyern, deswegen habe ich es hier nochmal reingeschrieben, sondern auch mit Videomaterial etc. Wie können wir da weiterhelfen? Welches Schulprojekt? Ja, ich packe das Ticket mal eben rein, einen Augenblick. Ist nichts Wildes? Du hast das ins Pad gepackt, nicht? Nee, ich hab's jetzt ins Krähennest, also in den Channel, links im Chat. Danke. Wer mit Request-Tracker Zugang kann sich das greifen? Okay, ich mach's. So, dann eine Frage. Wir hatten ein paar Delivery-Failures wegen Mitarbeitern von Agenturen und Zeitungen, die dort nicht mehr tätig sind. Die sind jetzt in den letzten zwei PMs nicht aufgetaucht. Hat die jemand rausgeschmissen schon? Oder sind die zufälligerweise wieder in den Zeitungen und da hat es nur irgendwie im Mailverkehr gehustet? Weiß das jemand? Ich habe neue nicht rausgenommen. Dann muss ich mal in den Verteiler nochmal gucken. Weil ich habe diese Delivery Failures, die habe ich nämlich aufbewahrt als Ticket erstmal, weil ich da in Ruhe reingucken wollte und weil ich den Leuten normalerweise auch nachtelefoniere, ob die jetzt, keine Ahnung, die Redaktion verlassen haben, ob es da einen Ersatz gibt etc. Okay, also könnte sein, dass ich sag mal, eine von den alten, die jetzt so vor drei Wochen oder so waren, rausgeschmissen hat noch, aber innerhalb der letzten Woche eigentlich glaube ich nicht. Nee. Ja, ich gucke da nochmal nach. So, dann sonstige Themen, Agenda-Setting-Konzept, Radbert. Ja, da hatte ich letzte Woche reingeschrieben, weil ich ja immer noch ein paar Rückmeldungen von der FlauschCon geben wollte, ne, wo ich ja diesen Workshop gehalten hatte und mir da als nachdrücklichster Eindruck im Gedächtnis geblieben ist. Ja, zwei Sachen. Zum einen, es tut wirklich Not, dass wir auf, denke ich, dem untersten Level der Pressepiraten verstärkt Schulungen machen und sei es nur diese ganz simple Schulung, die und Daniel früher auch angeboten haben, wie schreibe ich vernünftige Pressemitteilungen und wozu sind die überhaupt da? Denn wie auch der Ingo heute ja dargestellt hat, Pressemitteilungen sind zwar einerseits relativ unspektakuläres PR-Mittel, aber andererseits immer noch das effizienteste, weil sie eben so... Und zum anderen aber Bedeutung dahingehend, dass wir da irgendwie eine Folgenschätzung oder Folgenabschätzung mit reinbauen müssen als Element, die da saßen. Beziehungsweise auch die Katascha hier, die ja, glaube ich, auf einem ziemlich hohen Listenplatz jetzt da ist in Niedersachsen, und konnten überhaupt nicht verstehen, wieso in unserem Konzept der interne Konsens so hochgehängt wird und wir so mehr so auf nach konfliktarmen, nicht allzu heißen Eisen aus, was wir da reingeschrieben haben. Du hakst ein bisschen bei mir. Nicht nur bei dir, sondern bei mir auch. Also ab Katascha habe ich nichts mehr mitbekommen, richtig. Ja, auch da drin, und die haben sich da einiges an Vorstellungen entwickelt, über PR und Kampagnen zu fahren, und ich glaube, die haben Folgen noch nicht so richtig vor Augen geführt. Ne? Also die haben nicht ganz verstanden, wieso wir in unserem Konzept den parteiinternen Konsens so hochhängen. Weil wir haben ja darin, glaube ich, so was ausgeführt wie, man sollte sich Themen auswählen, die nach außen hin einen möglichst großen Bang verursachen, weil sie so andersartig sind als etablierte Denkmodelle, ich sag mal wie BGE, ne, fahrscheinloser ÖPNV, und innen in der Partei von einem möglichst breiten Konsens getragen. Und es ist ja inzwischen auch klar, warum wir das finden, siehe Strafanzeige und siehe Erinnerungs... Auf der anderen Seite wollten die sofort loslegen und eine zur Beschneidung fahren. Ne? Ich gebe da ja einen Liquid-Antrag oder mehrere, da gibt es ja auch ganz viele, und die hatten, ich hatte da auch welche drin sitzen, die diese eine Initiative im Liquid gefahren haben, die sehr differenziert ist, von Leuten aus der AG Gesundheit. Ich weiß nicht, wieso das unbedingt so ein wahnsinnig wichtiges gesundheitspolitisches Thema ist, denn da gibt es in der Gesundheitspolitik aus meiner Sicht tausendmal wichtigere Themen als ausgerechnet Beschneidung. Aber es ist ja nun mal ein Thema, das viele Privaten bewegt, ne? Und es ist ein Thema, wo eine Frau wie Charlotte Knobloch, die Vorsitzende des Zentralrats, genau, die ganz harte Glocke anschlägt und sagt, ja, wollt ihr uns überhaupt noch, wird jüdisches Leben in Deutschland jetzt wieder unmöglich? Und viele Leute bei uns sehen einfach die Bedeutung nicht. Gegenseite quasi hat, ne? Und das, wenn wir uns jetzt mit einer harten Kampagne da positionieren und sagen, hier, unsere Mitglieder haben sich da so und so ausgesprochen, bei denen automatisch auf breiter Ebene auf der Abschussliste stehen, oder ob wir die Partei über sowas definieren wollen, und dass es da eine Interdependenz geben muss von Methoden, von PR-Veranstaltungen, dass es da Konfrontative gibt, die man für gewisse Themen fahren kann, denke ich, wie Urheberrecht und wie immer, mal runde Tische und deeskalierende, kommunikationsfördernde vielleicht, wenn überhaupt, sich schon zu Themen wie Beschneidung mit einer Kampagne positionieren muss. Irgendwie sowas, wenn wir das weiter verfolgen wollen, sollte da vielleicht rein. Ich kann den Leuten keinen politischen Instinkt irgendwie per Konzept verordnen, aber macht mich halt sehr besorgt, ne? Wenn ich denke, dass wir denen eine Anleitung in die Hand geben, wie man PR fährt und wie man Kampagnen fährt und wie man Öffentlichkeit anzettelt, Und dass sie das dann, ohne da groß drüber nachzudenken, einfach da aufs Gaspedal stellen. Was? Hat das zerkrachst gerade? Oh, Harry. Warte. Harry, geht nicht. Geht gar nicht. Ich habe mal eine Frage dazu, Radbert. Wo fangen wir an, unser Mäntelchen nach dem Wind zu hängen? Geht's überhaupt nicht. Ich habe eine grundsätzliche Frage dazu eben. Wollen wir das heute Abend erschöpfend diskutieren? Wenn ja, dann hole ich mir jetzt erst nochmal in aller Ruhe einen Kaffee. Weil das ist jetzt keine Sache, die wir in 2 Minuten, wo wir einen Haken hintermachen können. Und ich sehe da jetzt im Moment auch, du hast ja den Vorstand, so ein PR-Konzept schon mal vorgestellt. Mich würde da jetzt mal erst interessieren, inwieweit das denn dort schon mal angekommen ist und möglicherweise an eine Umsetzung gedacht ist. Also auf der FlauschCon nur super begrenzt. Und auch bei uns hier im Landesverband ist es ja quasi, findet es praktisch momentan nicht statt. Ne? Harald und ich, wir sind ja seinerzeit, als wir das grüne Licht bekommen haben, durch die AKs getingelt und haben versucht, die dazu zu bringen, dass sie das mal auf ihre internen Tagesordnungen setzen bei den nächsten Mumbles. Und da ist aber gar nichts passiert und da kam auch null Rückmeldung. Scheint also nicht angekommen zu sein. Die AKs für die Bedeutung sensibilisieren, die das für unsere Partei gerade hat, weil wir auch so eine kleine Partei sind. Also mit einer Ausnahme, AK Wirtschaft und Finanzen, da kam jemand, der hat das mal beruflich gemacht, PR und Agenda-Setting bei einem Wirtschaftsunternehmen und meinte, das wäre 3 Nummern zu hoch für uns. Agenda-Setting können wir uns vornherein klemmen. Also ich habe beim TDPA mir bei dieser Abschlussveranstaltung ein paar Notizen gemacht Und da wurden ja aus verschiedenen AK-Bereichen Infos dann diskutiert und als Zusammenfassung gegeben. Und da waren also bestimmt 5, 6, 7 Themen bei, die man für so etwas hernehmen kann. Und von daher denke ich mal, ist das eigentlich der beste Weg, wenn Leute, die da einen Instinkt haben oder einen Blick für haben, eben sich irgendwelche Protokolle von AKs durchlesen oder eben bei solchen guten Veranstaltungen wie Euvicon oder TDPA das eben einfach sich anschauen und dann daraus die Impulse nehmen, was können wir als Agenda-Setting nutzen und dann gucken mit dem AK zusammen und auch mit anderen zusammen entsprechendes Konzept für dieses spezielle Thema dann zu entwickeln. Das halte ich für den am ehesten auch wirklich gangbaren und dann auch funktionierenden Weg. Es scheint in der Runde Ratlosigkeit und Sprachlosigkeit zu herrschen. Also deswegen nochmal die Frage von mir, wo wollen wir heute Abend hin mit dem Thema? Diskutieren und nicht verschieben, aber ich gehöre nicht wirklich dazu. Also ich hätte mal einen Vorschlag zu machen, Radbert. Pack deine Gedanken nochmal in eine Mail und lad die auf der ÖA-Liste ab und mach das ein paar Tage vor nächste Woche Dienstag und dann haben wir was Griffiges. Ist das okay? Ja, ich hatte ja da im Grunde sogar schon mal einen Blogbeitrag zu verfasst, da kam auch keine Reaktion. Ja, das Problem ist, wenn das so ist, wie du geschrieben hast, also dass bei den AKs das Ding einfach versandet, da muss man überlegen, war das jetzt ein Senderproblem oder ein Empfängerproblem? Und wenn das wirklich seitens der Leute in den AKs nicht angenommen wird, du kannst nicht mehr als solche Dinge anbieten. Ja, ich meine, die Sache wirkliches Agenda-Setting ist einfach eine relativ große Nummer, weil man eben wirklich strategisch über mehrere Monate bis Jahre so eine Geschichte durchdenken und durchspielen muss und Szenarien sich überlegen. Und die AKs arbeiten im Moment eigentlich eher also punktuell an bestimmten Dingen, jetzt wie zum Beispiel die Anträge für den BPT und solche Geschichten. Aber da ist eben durchaus Futter drin, aus dem man sowas machen kann, aber um überhaupt diesen Blick zu entwickeln, was ist alles nötig, um das wirklich zu einer Kampagne zu machen, da hast du dann nicht unbedingt die richtigen Leute in den AKs. Deswegen können die das von sich aus kaum initiieren, sondern sie können es mit begleiten und sie können auch sicherlich in der Diskussion dann gute Beiträge bringen und auch das Ganze dann rund machen und eben auch dann eben in ihr eigenes Arbeitsprogramm aufnehmen. Aber wie schon Bubernd jetzt in seiner Ausschreibung zu strategischer Kommunikation schreibt auf der Bundesvorstandsseite, das ist eben ein großes Manko in der Piratenpartei, nicht nur bei uns, sondern eben auch erkennbar eben halt beim Bund. Ne? Das hat aber auch damit zu tun, dass wir viel Krach um unwichtige Sachen beziehungsweise um eigene Nabelschau machen. Und du siehst an anderen Beispielen, an wichtigen, also an großen, in Anführungszeichen, Themen, da funktioniert es. Also ich bin auch zum Beispiel überzeugt, dass die GEMA-Aktion, die wird dann 2, 3 Wochen in den Schlagzeilen sein. Und auch die, als wir da irgendwie relativ kurzfristig beschlossen haben, wir hauen jetzt das von Daniel vorbereitete Urheberrechtsprogramm raus. Auch das ist dann sofort sofort heißt jetzt in 3, 4 Tagen in den Medien gewesen. Also es funktioniert ja, wenn man, also bei bestimmten Themen. Ich möchte nochmal was zu den AKs sagen. Also meinem Gefühl nach leiden die AKs momentan ja teilweise erstmal auch an Mitgliederschwund beziehungsweise an der Nachwahlschwäche. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind ja nach der 2010er Wahl einige AKs völlig eingeschlafen. Ich glaube, dieses Problem gibt es momentan nicht ganz so stark, aber auch ein bisschen. Daran könnte es liegen. Und also ich weiß zum Beispiel vom AK Bildung, wo einfach viele der alten Aktivposten nicht mehr aktiv sind oder im Landtag, also auch nicht mehr aktiv. Da mussten wir uns erstmal völlig neu sortieren. Und da haben wir auch so genug zu tun, ehrlich gesagt. Also das ist von der Manpower her einfach nicht leistbar, einfach so. Wir machen jetzt mal eben eine riesen Agenda-Setting-Aktion. Ja, aber es war ja am Anfang noch nicht mal eine Riesenaktion gefragt, sondern nur ein Brainstorming zu denkbaren Themen und zu eventuell Zeiträumen, die sich anbieten, um die Terminplanung einleiten zu können. Da befürchte ich einfach, dass das noch nicht verstanden ist. Also das, ich habe auch das Gefühl, das noch nicht verstanden zu haben. Wo soll ich das dran festmachen, dass ein Thema für irgendeine Sache gut ist? Ja, das ist das Gleiche, was ich eben gesagt habe, beziehungsweise was heute in der Fraktion aufkam, als der Ingo sein PR-Konzept vorgestellt hat und da sofort Einwände kamen, also A, von den Leuten, die gesagt haben, ich will aber weiter meine eigene PM schreiben, und B, Einwände kamen, ich habe hier mindestens 4-5 Themen allein schon in dem Bereich, wie soll ich da was hochhalten? Das ist genauso, also die haben... Ich glaube, dass die Leute, ich weiß nicht, ob sie Scheu haben, aber dass sie nicht hingehen und sagen, ich habe jetzt hier, keine Ahnung, 5 Becher und jetzt gucke ich mir an, welcher ist am vielversprechendsten. Und dass man sich dann wirklich irgendeinen mal herauspickt und sagt, und das pushen wir jetzt. Und sei es, dass es vielleicht das vom Inhalt her noch nicht mal so interessant ist, aber von der Kommunikation her am ehesten nach außen getragen werden kann. Das Problem werden wir aber heute Abend nicht lösen können. Und die einzige Frage, die ich jetzt wiederholt stelle, ist, wie gehen wir da heute Abend mit um? Und wieder eine Frage an Radbett oder an die, die auch in den Fach-AKs aktiv sind. Ich bin's ja nicht. Ist es sinnvoll, da möglicherweise nochmal nachzufassen? Also ich finde erstmal deinen Vorschlag, das jetzt nochmal ein wenig zu beschreiben, jetzt für eine Mail vor der nächsten Sitzung, Ende dieser Woche, Anfang nächsten Montag oder eben am Wochenende, finde ich erstmal ganz gut, und das sollten wir auch so tun. Und dann damit, ich suche mir auch nochmal meine Unterlagen raus, wo ich mir das notiert habe mit dem TDPA, und schreibe dann diese Stichworte auch mal mit rein, dass wir mal anhand von solchen Stichworten auch diskutieren können, wie wir daraus dann gegebenenfalls Agenda-Setting-Themen machen. Und Harald, was wir auch machen können, ist, wir können uns zusammensetzen und einfach mal ein paar mehr Beispiele nehmen. Wir sind immer anschaulich. Das meine ich ja. Das sind ja diese Punkte, die ich beim TDPA mir aufgeschrieben habe. Daraus kann man ja Beispiele machen dann. Ist es nicht eigentlich sehr einfach, dass man sagt, nicht meine persönlichen Ziele gehen vor, sondern ich gucke, was für in dem Moment wirklich das interessanteste Ziel gesellschaftlich, nicht für mich persönlich ist. Und wenn wir das haben, dann vertrete ich das mit, auch wenn das nicht mein persönliches Ding ist. Ja, so geht das, weil ich meine, GEMA ist ja auch so eine Geschichte, wo sich die normalen Piraten ja normalerweise keine Gedanken drüber machen, weil sie ja mit GEMA nicht direkt was zu tun haben, sondern wenn überhaupt nur wissen, dass es die gibt. Und wenn das sich jetzt entwickelt als eben Thema, was man auch durchaus zumindest für ein Jahr oder sowas fahren kann, weil die Dinge werden ja auch im Moment verschoben auf April oder sogar Sommer im Moment in der Diskussion mit GEMA 2013, sodass das also auch in Richtung Bundestagswahlkampf noch aktuell bleiben wird. Und wie gesagt, da gibt es jetzt eine ganze Menge Leute, die sich damit erstmalig beschäftigen und Gedanken machen und das auch trotzdem spannend finden, das für die Piratenpartei dann zu entwickeln. Und das ist ja genau so ein Thema, wo sich eben dann auch Piraten mit beschäftigen, obwohl sie da vorher nichts mit zu tun hatten. Also ich mache jetzt nochmal den Vorschlag. Wie gesagt, ihr fasst das nochmal in einem kurzen Text zusammen, meinetwegen in einem Pad. Wir gucken da alle einfach nochmal rein, machen uns schlaue Gedanken dazu und diskutieren das inhaltlich nächste Woche. Weil wir haben jetzt A, 11:30, B, glaube ich, anhand der wenigen Leute, die jetzt inhaltlich da beitragen hier in der großen Runde, ist da, glaube ich, nicht jeder, nicht mehr, sind nicht mehr alle aufnahmefähig genug dafür. Ist das okay? Ja. Oder gibt es da von irgendeiner Seite jetzt, nee, ich will das gerne noch weiter behandeln, jetzt aktuell? Nein. Okay, dann mache ich da jetzt für heute einen Haken hinter, pack's aber auf jeden Fall auf die Agenda beim nächsten Mal und spreche euch auch beide nochmal drauf an, wenn ihr da jetzt irgendwie bis zum Wochenende nichts geschrieben habt. Muss ja nicht viel sein. Reichen ja so 3, 4, 5 Punkte, die wir dann abarbeiten können. Ja, gut. Ja. Nächster Punkt, das ist jetzt nur Information nochmal. Ich habe es nicht verbaselt, aber die Geschichte, die wir da gemacht haben, also PMs einstielen, dieses How-To in Anführungszeichen, das haben wir, ich weiß es gar nicht mehr, Uwe, bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Haben wir das letzte Woche Donnerstag oder war das davor die Woche Donnerstag im AK Wirtschaft gemacht? Das war schon, glaube ich, jetzt 2 Wochen her. Okay, das muss nochmal ins Reine geschrieben werden. Ich setze mich da jetzt die nächsten Tage dran, ich habe es einfach vergessen. So, dann eine Info. Freitag ist Drachenbootrennen, 16 Uhr in Mülheim. Der Carsten Trojan schickt da nochmal eine E-Mail rum. Uwe und ich haben zwei Plätze gewonnen im Boot. Es ist aber jeder herzlich eingeladen. Also ich darf auch jeder gerne meinen Platz im Boot einnehmen, wer möchte. Man wird nur nass, das ist das Problem. Aber es gibt danach wohl auch Würstchen, also es gibt Bierchen, was zu grillen. Das ist so eine Socializing-Veranstaltung. Fraktion hat ein Boot, der Landesverband hat ein Boot. Ist natürlich kein Wettrennen, aber trotzdem wollen wir gewinnen. Und dann mal gucken, was sich so im Laufe des Abends ergibt. Genau, und auf jeden Fall darf man als Fan auch kommen und jubeln und sich freuen und ein bisschen Smalltalk machen. Genau, und die Fraktion hat da heute auch so eingeladen. Da werden auch einige Leute mehr mitkommen, als auf das Boot gehen. Und ich habe dort auch Piraten gesehen, die wohl auf dem Boot sind, die auch nicht in der Fraktion sind und da mitarbeiten. Also insofern, die holen sich anscheinend auch Verstärkung aus der Basis. Genau, es waren aber nicht allzu viele Abgeordnete, die aufgezeigt haben, ne? Ja, es gibt sogar ein Pad jetzt, also da kann man, glaube ich, mal auf der 20-Piraten-Liste gucken. Ich glaube, da hatte Moni was rumgeschickt vom Carsten, was wir allerdings noch nicht haben. Also das heißt, die haben schon was, was wir noch nicht haben. Aber ja, muss man mal reingucken. Ich glaube, ich werde da hinfahren. Vielleicht werde ich sogar mal in der Fraktion fragen, ob die da irgendwie zusammen im Bus hinfahren, weil ich ja auch in Düsseldorf bin, würde ich sogar mit denen vielleicht mitfahren. Sonst halt so dahin kommen. Okay, dann in nächste Woche Freitag, 20 Uhr, ist in Osnabrück im, ich weiß gar nicht, ob das ein Piratenbüro ist bei denen oder so, ist auf jeden Fall deren oder Geschäftsstelle, ist Treffen mit Teilen des Landesvorstands. Das wird möglicherweise auch gestreamt, wenn nicht alle können. Die Etty, ich weiß nicht, ob ihr die, Jessica Terfer, ich weiß nicht, ob ihr die alle kennt, die sitzt, ist Beisitzerin und Forscher in Niedersachsen, die hatte mich mal angehauen. Und ich hatte mich, weil ich wohne ja hier ziemlich weit oben im Norden, 40 Kilometer von OS nur entfernt, auch mal angeboten, ein bisschen was aus NRW zu erzählen. Der Engelbert und ich, wir werden da hinfahren. Wenn noch jemand mitkommen möchte oder auch dorthin möchte, ihr seid natürlich alle herzlich eingeladen. Das soll ein bisschen informellen Charakter haben. Also ich werde versuchen, da irgendwie vielleicht mal 10 Seiten vorzubereiten noch, mit ein paar Zahlen auch, wie viele PMs wir geschrieben haben, was wir sonst gemacht haben, wie viele Leute so nach meiner Meinung aktiv waren. Ich werde also auch nochmal mit ein, zwei Leuten aus dem Wahlkampf Rücksprache halten. Wir werden ein bisschen was sagen, wie wir uns organisiert haben während des Wahlkampfs. Auch wenn die Situation nicht ganz vergleichbar ist, weil wir hatten in Anführungszeichen möglicherweise das große, große Glück, dass wir wenig Zeit hatten. Wir konnten uns also nicht gegenseitig kaputt machen. Oder es bestand irgendwie nicht so das Verlangen danach in den 9 Wochen in NRW. Das kann in anderen Bundesländern durchaus anders sein, wenn das 3-4 Monate sich hinzieht, dieser Wahlkampf. Das ist deshalb auch ziemlich wichtig, weil Niedersachsen ist in meinen Augen abgeschrieben in den Medien. Also die Leute rechnen, oder wenn man so Leute fragt, die rechnen irgendwie so mit 3-4% in Niedersachsen. Niedersachsen hat auch noch ein größeres Flächenproblem als wir, also da sind weniger große Städte halt, und wenn man so, ich sag jetzt mal, alles, was so 50 Kilometer nördlich von Rheine ist, dann wird's richtig platt und leer. Das ist halt das Typische für Niedersachsen. Müssen wir einfach gucken, was sich da jetzt ergibt. Ich habe so die Hoffnung, dass wir in Niedersachsen auch in den Landtag einziehen und da dann nochmal ein richtiges Ausrufezeichen setzen, was sich im Prinzip dann durch wiederholt, was das Saarland anging in diesem Jahr. Wann ist dieser Termin in Osnabrück? Nächste Woche Freitag, 20 Uhr. Also ich würde da gerne mitkommen, muss nochmal gucken, wie meine anderen Termine liegen, aber kannst mich mal als 90% sicher damit eintragen. Okay, also da ist jetzt, wie gesagt, brauchst du nicht groß eintragen, ich packe dann irgendwo auf die Liste oder so, packe ich nochmal die Anschrift. Ja, Ich komme dann vielleicht irgendwie von Borken nach Rheine, fahre ich eine halbe Stunde ungefähr oder 40 Minuten und dann fahre ich vielleicht mit dir zusammen dann aus Osnabrück. Ja, das wollte ich gerade sagen, das können wir machen. Also der Engelbert kommt aus Warendorf, das macht überhaupt keinen Sinn, wenn wir uns da irgendwie treffen. Aber wenn du jetzt von Borken kommst, ja natürlich. Dann machen wir also dreimal Münsterland-Power. Harry! So, dann hat, ich glaube, der Stefan war's, hier noch was zum Kompass reingepackt. Ich habe die Infos, habe ich mal ein bisschen strukturiert noch. Redaktionsschluss 22.10. Also Moni Pieper schreibt was. Die Frage ist, gibt es noch Beiträge aus NRW? Es steht da ja auch 3 Seiten noch Platz. wir haben ja Erfahrung damit, wir haben ja schon mal 4 Seiten gefüllt innerhalb kurzer Zeit während des Wahlkampfs. Die Frage ist, ob wir uns da jetzt reinhängen wollen können. Also ich kann jetzt keinen längeren Text schreiben, da fehlt die Zeit für. Ja, okay, wenn sonst jemand aus der Runde Lust hat, dann kann er sich einfach formlos bei mir melden und seine Vorschläge abliefern. Es ist ja noch ein bisschen Zeit, also 2-3 Wochen auf jeden Fall. Vielleicht was wird denn gebraucht? Informativ, ich bin also in der letzten Mitgliederversammlung zum neuen Vorsitzenden vom Denk selbst gewählt worden und mache da also organisatorisch das eine oder andere. Ja, ich hatte den Stefan ja schon kurz angesprochen auch, gegebenenfalls was auch inhaltlich zu machen, was so auch Richtung BPT dann noch abgestimmt wird. Ich glaube, damals hatte ich mal die Idee, was Richtung Außen-Europapolitik vielleicht zu schreiben, zu beschreiben, was da so ansteht. Ich habe das aber nicht weiter konkretisiert und auch bis jetzt nicht weiter geplant. Was brauchst du? Ja, ich brauche nichts, sondern ich hatte hier für den Kompass damals mit dem Stefan mal drüber gesprochen, gegebenenfalls halt zu diesem Thema was mal zu schreiben und vielleicht mit einem von euch da ein Interview zu machen oder irgendwie sowas. Aber das habe ich nicht weiter verfolgt bisher und bin auch jetzt zeitlich relativ dicht. Also, was mir spontan einfällt, aber damit füllt man keine 3 Seiten. Wir können ein bisschen was über die vergangenen Veranstaltungen in NRW berichten. Ja, aber das ist halt, wie gesagt, das ist pro Veranstaltung vielleicht, keine Ahnung, 30 Zeilen oder so oder vielleicht 100. Ich weiß es jetzt auch nicht. Also die ganzen Dinge, also hier FlauschCon, Eubicon, das Bundeswahlcamp, das ist ja alles in NRW gelaufen. Also da kann man ja im Prinzip so eine kleine Reihe auf einer Seite machen. Das hatte ich so als Idee. Ist das denn, Stefan, ein NRW-Seiten wieder oder ist das der Gesamtkompass? Das wäre dann der Gesamte, also der bundesweite. Dann könnte man ja auch Potsdam auch noch mit reinnehmen und einfach mal von Seiten der Presse schreiben, aha, es gibt jetzt quasi auch in der Piratenpartei inhaltliche Treffen und die werden organisiert und so die ersten Erfahrungen daraus. Sowas könnte man natürlich machen. Und da hätte man da quasi dann sowohl die Euvicon als auch genau Potsdam mit drin und hier die Bundessache und die FlauschCon. Und das Liquid Barcamp, was am Samstag noch ist. Genau. Ich kann es nur nicht, also ich kann gerne mitredigieren mal, aber ich kann mich nicht jetzt hinsetzen und sagen, ich produziere da mal eben irgendwie, keine Ahnung, 2 DIN A4 Seiten. Wie viel ist eine DIN A4-Seite nochmal in Zeilen? A3. Ungefähr 4000 Zeichen. Genau, okay. Wollte ich gerade sagen. 3 bis 5 waren es, glaube ich, das letzte Mal. Aber vielleicht hat man auch ein paar Bilder oder so, die man zusammenkriegt. Nee, aber das reicht mir schon. Das mit der Doppelseite Euvicon, Potsdam, Bundesbarcamp, Liquid Barcamp, das ist eine super Sache. Dann kann man mal diese Konferenzen so als Roundup reinnehmen. Das ist eine gute Sache. Und da können auch dann viele verschiedene Leute mitschreiben. Ich mache dann mal am Morgen Pad auf und schicke nochmal einen Link rum hier in die Mailingliste. Dann habt ihr das auch nochmal und dann kann, wer will, so 5 Minuten Zeit hat, da auch noch so 2-3 Sätze reinschreiben, dann wird da schon was. Erfahrungsgemäß geht das dann sehr schnell zur Sache. Und die kommt dann zum BPT oder ein bisschen vorher noch, oder? Ja gut, wir bemühen uns, dass das auf jeden Fall zum BPT kommt und internes Ziel ist 2 Wochen vorher. Aber ob wir das so schaffen, hängt noch von vielen anderen Sachen ab. Zum Beispiel, ob die Beiträge halt pünktlich reinkommen. Klar. Ich hätte noch einen kleinen Hinweis oder Anmerkung zum Inhalt, den ich da gerade vorgeschlagen habe. Da der BPT ja in NRW ist, ich will jetzt Potsdam nicht niederreden, im Gegenteil, aber vielleicht ist es sinnvoll, das dann auszugliedern und eine eigene Geschichte Potsdam zu machen und dann eine Geschichte Veranstaltungen in NRW. Weil möglicherweise fühlt sich sonst auch noch jemand anders, der in Sachsen oder in Bayern oder sonst wo was organisiert hat, auf die Füße getreten, so nach dem Motto, warum schreiben da die Leute über unwichtige Sachen in NRW, aber meine tolle Veranstaltung kommt da nicht drin vor. Stimmt. Sonst, wenn man das als NRW als Aufhänger hat, dann kann man einfach sagen, zack, das ist gelaufen, das ist gelaufen, das ist gelaufen. Und wir haben ja 4 Veranstaltungen mindestens, die hier gelaufen sind. Ja, das stimmt. Also wenn ihr die Potsdamer Konferenz mit reinnehmen würdet, dann würde ich eventuell noch vorschlagen, dann diese Gründungsgeschichte der PPU vielleicht noch mit reinzunehmen. Da kriegst du vielleicht auch noch ein paar Zeilen mit. Ja, dann mach doch da dann das habe ich jetzt einen eigenen Seitenartikel oder irgendwie sowas draus. Also oder so eine halbe Seite. Ich weiß nicht, was da vielleicht noch frei ist. Nochmal als Wiederholung, weil du das akustisch nicht mitbekommen hast. Auf der Potsdamer Konferenz ging es halt auch um die Europäische Piratenpartei. Und da gibt es jetzt auch wieder mehrere Treffen zu. Gab es auch im Vorhinein schon. Und ja, das wäre vielleicht noch eine Idee. Weiß ich nicht, ob das da reinpasst. Das ist halt nicht Deutschland. Ja, ich hab's akustisch mitgekriegt. Ich weiß nicht, ob wir anders nicht. Aber das war ja die Idee vom Achim, das zu trennen quasi. Ja, ja. Und das heißt, da könnte man vielleicht eine extra halbe Seite oder sowas zu diesen Themen Europa Ausland genau. machen. Da hätte ich halt gesagt, die Potsdamer Konferenz wäre dann der Aufhänger gewesen für ein bisschen breiteren Bogen zum Thema Europa, AG Europa, PPEU und so weiter. Müsste man den Stefan fragen, ob halt da, ich sag mal, zwei Seiten für diese Veranstaltungen NRW plus vielleicht eine halbe Seite irgendwo anders noch für Thema Ausland. Ja, wobei bei Ausland sollte man auf jeden Fall den Foti mit reinnehmen jetzt, weil der war ja da und hat auch viel mit organisiert. Von da ist der da auch wichtig, denke ich mal, als Infogeber. Auf jeden Fall. Ist nur die Frage, ob das redaktionell da jetzt so an der Stelle gewünscht ist. Das müsste halt Stefan jetzt sagen. Also mit dem Platz ist das ideal, wenn wir da drei Seiten insgesamt bekommen können. Also ich habe jetzt mal notiert, zwei Seiten Veranstaltungen, Konferenzen. Und eine Seite, diese Potsdamer Konferenz mit der Europäischen Piratenpartei. Dann sind es insgesamt drei Seiten, das passt prima. Super, und dann kümmere ich mich zentral mehr um diese Sache NRW. Ich war da ja bisher auf allen, glaube ich. Und die Außensache, da spricht der Patrick einfach den Foti nochmal an. Und ja, und jo, so weiter. Ist notiert. Wie erreiche ich dich, Stefan? Ich schreibe dir gerade mal meine Mail auf. Jo. Steht in Zeile 251. Stefan, machen die Niedersachsen irgendwas oder haben die noch ein extra irgendwie Doppelseite oder sowas? Der Meinert schreibt zwei Seiten zum Thema Bildung. Ja, also ich hätte mir da auch mehr gewünscht, aber mehr kommt wohl nicht. Ich habe mit denen intensiv mal gesprochen, besonders mit dem Meinert zum Thema Zeitung und Presse und Stand der Dinge. Mein Infostand ist jedenfalls, dass sie sich eher so drauf beschränken wollen, ihr Wahlprogramm im Zeitungsformat rauszubringen, ja, als viertelseitiges Heft, also das ist unser Kompassformat nochmal gefaltet und geheftet. Das habe ich denen so organisiert, aber irgendeine Zeitung oder irgendein Kaperbrief, davon weiß ich nichts und ich glaube auch nicht, dass sie da was vorbereitet haben. Okay, für den Kaperbrief mache ich auf jeden Fall nochmal Werbung. Ja, mach das auf jeden Fall. Macht das bitte auf jeden Fall. Also das halte ich schon für sehr wichtig, dass da nicht nur so ein Wahlprogramm an den Infoständen von denen verteilt wird. Ich gucke dann auch nochmal, aber das wird fast zu knapp sein, weil das sind dann nur noch 12 Tage oder 10 Tage sind es dann eigentlich nur noch. Wenn ich Freitag die treffe, dann ist nächste Woche Freitag ist der wievielte? Ist der 10.12., ne? Ja, das wird zu knapp, um Texte noch zu produzieren. Also für Kompass wird es dann, glaube ich, wirklich zu spät. Ja, noch Fragen dazu? Also finde ich ja gut, dass wir da jetzt doch noch so spontan was hingekriegt haben. Okay, dann Frage von mir. Gibt es sonst noch was wir besprechen wollen? Sollen, müssen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann schließe ich die Sitzung um 23.51 Uhr. So, ich kick jetzt mal den Tobi. Ja, vielen Dank. Jetzt habe ich gesehen gerade, dieses Meinertagen-Ding ist am 26. 27. Ja? Januar oder Februar? Januar. Januar. Das heißt, da müsste man wahrscheinlich dann Düsseldorf umlegen. Weiß nicht, ist hier ein Düsseldorfer noch? Nicht, ne? Nee. Ich kann den Tobi gar nicht kicken, sehe ich gerade. Ich kann den nur stumm stellen und taub. Müssen wir den Dorf erst mal holen? Ich glaube, der kann kicken. Info ist doch da. Ah, genau. Der hört aber nichts. Ach so, ja. Intro- und Outro-Musikstück East Meets West von Matthias Westlund. Das Musikstück steht unter der Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Zu finden auf jamendo.de. Vielen Dank hierfür.